also kulturelle Aneignung interessiert den Film nicht. Und schlimmer noch, er will uns erzählen, dass George der bessere Mensch ist, weil er besser mit den Wilden, mit den edlen Wilden klarkommt. Oh. Herzlich willkommen, ihr da draußen und du hier drinnen, Plor, in meiner Küche. Herzlich willkommen, liebes Publikum, zu einer neuen Episode vom Muss-man-sehen-Podcast. Hallo Johannes. Hallo Plor. Kein fancy Einstieg, keine tollen Worte, Nein. Keine krassen Zitate. Einfach ganz straightforward. Ja. Und ganz klassisch können wir auch nochmal erzählen, was wir hier machen. Ja. Wir reden über Filme und zwar schmeißen wir uns gegenseitig Filme zu. Mhm. Jede Woche ein neuer Film von dem jeweils anderen. Ich hoffe, du hast meinen Film aufgefangen und nicht fallen gelassen und bist draufgetreten. Ich habe ihn aufgefangen und geschaut. Johannes war diese Woche dran und hat mir das Piano vorgeschlagen. Mhm. Und wie immer gilt, wir werden die Hölle aus dem Film rausspoilern. Das heißt, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, könnt ihr natürlich gerne zuhören. Wir können es euch nicht verbieten. Das ist ein freies Land. Aber wir und jetzt die amerikanische Flagge, bitte. Wir empfehlen euch, guckt euch den Film vorher an, Ja. Dann macht es, glaube ich, mehr Spaß, uns zuzuhören Absolut. Und so den einen oder anderen Gedanken nochmal mitzukriegen. Mhm. Am Ende der Folge erfahrt ihr, welcher Film nächste Woche drankommt, den ich dann Johannes vorschlagen werde. Und dann habt ihr eine ganze Woche Zeit, den Film zu schauen, bevor ihr uns anhört. Und das ist The Circle of Life. Über den wir vor ein paar Wochen gesprochen haben. Ja, haben wir auch gerade erst gehabt. Okay. Das Piano hast du vorgeschlagen. Ja, wir reden heute über das Piano von Jane Campion aus dem Jahr 1993. Historisches Ding. Ich glaube, ich würde einfach mal kurz zusammenfassen, was wir da vor uns haben als Film. Denn ihr da draußen werdet den Film zwar gesehen haben, aber vielleicht nicht gerade gestern. Also erinnere ich euch nochmal, worum es denn ging. Ada verstummte im Alter von 6 Jahren und niemand weiß warum, nicht mal sie selbst. Stattdessen adoptiert sie ein Piano, das ihr ein Ventil gibt, ihre Stimmungen auszudrücken. Aber es geht nicht um die 6-jährige Ada, sondern um die erwachsene, nach Neuseeland verkaufte Schottin Ada, deren neuer und ihr völlig fremder Ehemann das Piano am Strand stehen lässt, statt es durch den neuseeländischen Dschungel in ihr abgeschiedenes Zuhause bringen zu lassen. Als ein Nachbar, George, auch ein Siedler aus dem Westen, sieht, wie sehr Ada am Piano hängt und welche Leidenschaft sie damit verbindet, tauscht er das Piano gegen einen Teil seines Landes ein und zwingt Ada, sich das Piano zurückzuerobern. Taste für Taste, Besuch für Besuch. Sie soll nur Klavier spielen und, naja, George machen lassen, was er so will. Und was will George? Natürlich Ada. Und Sex und Leidenschaft und ihre Liebe und all das bekommt er tatsächlich auch am Ende. Was am Anfang Vergewaltigung ist, wird plötzlich gegenseitige Liebe, wirk kurz. Und Ada verlässt ihren gewalttätigen, fingerverstümmelnden Ehemann, um mit George aus Neuseeland zu verschwinden. Eine Meditation über die Stimme der Frau um 1800 irgendwas und das männliche Kolonialisierungsgehabe der Zeit. Intensiv und zeitweise verstörend, vielleicht sogar fragwürdig in seiner Moral und auch der Darstellung der Maori. Was meinst du, Plor? Ja. Und ja. Ja und ja und ja? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich, nachdem ich den Film geguckt habe, ich hatte ihn nicht mehr so in Erinnerung. Mhm. Vor allem nicht mehr so rapey, rapey, ja, rapey. Ja, so rapey, rape. Hatte ich einen Artikel gelesen, warum dieser Film outdated ist. Mhm. Und musste bei sehr viel, was ich über diesen Film dann gelesen habe, den Text, doch zustimmend nicken. Ja, ne? Von Laura Evans ist ein Text auf CBR, die sich damit auseinandersetzt, warum der Film eigentlich gar nicht so sehr ein Sittengemälde des 19. Jahrhunderts ist, sondern vor allem ein Sittengemälde der 90er Jahre und was in den 90er Jahren als Romantik gesehen wurde. Ja, wir haben schon öfter Filme, die sexuelle Gewalt thematisieren. Und ich weiß, du tust dich damit grundsätzlich schwerer als ich. Immer, und wir immer. Diskutieren auch oft drüber, ob das angemessen ist, inwiefern das romantisiert wird. Ja. Wir hatten Anfang dieses Jahres haben wir über Lost Boys, The Wild Boys geredet, so einen französischen Arthouse-Film aus den 2000ern. Und da hatten wir halt auch die Frage, was ist Romantisierung von sexueller Gewalt? Fängt sie an, wo hört sie auf? Mhm. Und ich würde halt so diese Art, wie sie in dem Film dargestellt ist, also in The Wild Boys, jederzeit verteidigen gegen die Art, wie Hollywood mit sexueller Gewalt umgeht. Ja. Bei Wild Boys hatten wir so dieses ästhetische Romantisieren, dieses sexuelle sexuelle Gewalt in sehr bunten Bildern darstellen und fast schon surreal traumhaft. Was ich tatsächlich viel schlimmer finde, ist das, was Hollywood macht, und das ist die Romantisierung der sexuellen Gewalt, die zu Liebe und Hingebung führt. Ja, das ganz klassische, nein, nein, nein, ja, ja, ja. Mhm. Es gibt, also, und die 90er waren dann nicht so schlimm wie die 80er, die 70er, die 60er oder 50er. Ja, aber okay. Sie hatten das noch. Aber sie haben dieses, das noch, ja. Dass Hollywood uns eintrichtert, wenn eine Frau Nein sagt, meint sie ja. Mhm. Und dieser Film macht das auch. Ja, und das von einer Frau. Und es enttäuscht mich massiv. Wirklich hart. Wir können ja so ein bisschen durch die Geschichte mal so durchgehen, was es gibt und was uns auf der Habenseite und was uns auf der Verlustseite begegnet. Und vielleicht gleicht sich das hier und da ein bisschen aus, aber das ist so zentrales, großes, problematisches Thema, glaube ich, was uns die ganze Zeit begegnen wird. Und ich glaube, das ist auch was, worüber wir dann im weiteren Gespräch noch reden müssen, weil das ist halt auch was ich immer sage. Man kann die problematischen Aspekte von einem Kunstwerk, egal ob Film, Buch oder sonst was, sehen und trotzdem anerkennen, dass der Film seine guten Seiten hat und auch gut ist. Und ich glaube, das kann man auch bei diesem Film. Mhm. Und die Frage, ob er outdated ist, würde ich sagen, definitiv ja. Ob er ein Sinnbild Hollywoodesker Rape Culture ist, würde ich auch sagen, ja, definitiv. Ja. Ja. Und trotzdem hat dieser Film starke Momente und dieser Film hat auch trotzdem feministische Momente. Ja, ja, und dafür ist er auch gemacht teilweise. Also, was heißt teilweise? Ich habe das Gefühl sowieso, den Film über, wenn ich ihn gucke und auch wenn ich darüber recherchiere und mir Interviews durchlese mit der Regisseurin, dass das durchaus als feministischer Akt gedacht ist. Ja. Und ich sehe das auch darin und ich sehe auch viele Punkte darin, die das unterstützen sollen. Es ist halt ganz klassisch outdated zu dem, was wir heute mit Feminismus verbinden und was wir wollen, was Feminismus kann und was nicht. Und es ist auch nicht nur outdated aus einer feministischen Perspektive, sondern ich finde auch, es ist ein Kind seiner Zeit, was so den traditionellen Oscar-Bait betrifft. Es gab so eine Rezeptur, die sehr lange, viel zu lange für die Academy Awards gesponnen war und der viele Filme gefolgt sind. Du nimmst ein historisches Szenario, du hast darin ein menschliches Drama, das so ein bisschen universeller ist und ein bisschen mehr über den Menschen im Allgemeinen erzählt. Ja, du erzählst eine Behinderung. Eine Behinderung, ganz quasi. Richtig, also auch wenn es eine selbstgewählte Verstummung ist mit 6 Jahren, ist es eine Form von, weiß ich nicht, ob man, es ist sowieso ein schwieriges Thema, was nennt man Behinderung und was nicht und welche Gruppe würde das für sich in Anspruch nehmen und welche nicht. Aber es ist etwas, eine geistige Besonderheit dieser Figur, die dazu führt, dass sie das tatsächlich durchzieht, was man vielleicht als etwas bezeichnen würde, was heute vielleicht, das ist ein bisschen wie der Autist von wie heißt Rain Man. Rain Man. Ja, Rain Man wurde da tatsächlich damals auch schon hart kritisiert für die Darstellung von Autismus. Ja. Und Rain Man ist verantwortlich für so viele Klischeevorstellungen, die viele Menschen heutzutage über das Spektrum haben. Ja, ja. Das ist ziemlich hart. Jane Campion, die ja eher eine Arthouse-Regisseurin war und vor allem noch ganz am Anfang stand in ihrer Karriere damals. Bevor wir über Jane Campion reden, möchtest du Tee, Plor? Ja, bitte. Lass uns zum gemütlichen Teil des Abends übergehen, jetzt schon. Ich habe von Jane Campion wenig gesehen. Ich habe aber vor kurzem der relativ junge Film, ihr letzter Film, The Power of The Dog gesehen. Mhm. Ich weiß nicht, hast du den geguckt? Nee. Es ist ein wirklich starker Film, der dürfte für dich interessant sein, weil in diesem Film Benedict Cumberbatch, dein Lieblingsbrite. Was meinst du? Mein Lieblingsbrite? Dein Lieblingsbrite der letzten Jahre. Da gibt es schon noch andere. Komplett gegen seine übliche Rollenauswahl gecastet ist. Er spielt nämlich einen richtig harten, krassen Cowboy. What? Der crumpy ist, der düster ist, der so leicht mysteriös ist und der vor allem fucking amerikanisch ist. Okay. Und dieser Film erzählt dann aber eine Geschichte, die diese Cowboy-Klischees nimmt und daraus was komplett anderes macht, nämlich ein romantisches Drama, in dem Homosexualität eine ganz große Rolle spielt, auch verdeckte Homosexualität und in der diese Raubeine, die da die ganze Zeit unterwegs sind, in diesem Western-Szenario so peu à peu ihre sensible Seite offenbaren. Oh. Insofern ist dann auch dieses gegen den Strich gecastet, löst sich so ein bisschen auf, weil Benedict Cumberbatch dann doch auch wieder so mehr so den sensiblen Typen spielen darf, aber halt sehr verdeckt unter dieser rauen Fassade. Toller Film, fand ich wirklich gut, ein richtig guter Film aus dem Jahr 2021. Ja. Aber genau, das ist noch bis lange hin, wenn wir jetzt wieder hier sind, Anfang der 90er, da hat Jane Campion Filme gedreht, die ich nicht gesehen habe, muss ich zu meiner Schande gestehen. Aber das Piano war ja quasi dann ihr Durchbruch und danach hat sie noch ein paar andere Großdramen gemacht. Die war auch für Preise nominiert und so. Ne? Man muss schon sagen, dass das eine Regisseurin ist, die einiges beigetragen hat zum Filmgeschehen über lange Zeit. Ja, vor allem auch zur Wahrnehmung von Regisseuren ganz generell, die bei den Oscars, wie man weiß, immer noch krass unterrepräsentiert sind. Ja, ja, ja. Und sie hat gar nicht so viele Filme gedreht, aber was so ein bisschen eine Konstante in der Zeit ist, dass sie immer mit Jen Chapman zusammengearbeitet hat, die, glaube ich, bei der Entstehung dieses Films auch eine ganz wesentliche Rolle spielt. Ja. Eine Produzentin, die vorher beim Fernsehen gearbeitet hat, bei ABC, und die dann von Jane Campion einfach total begeistert war und von deren Drehbüchern und die dann angefangen hat, mit ihr zusammenzuarbeiten und ihre Filme zu produzieren. Ja. Und die, glaube ich, auch eine wesentliche Rolle dabei spielt, dass diese Storys, die Jane Campion entwirft, die ja tendenziell eher so in die Arthouse-Richtung gehen, dass die auch größer werden im Sinne von mehr Richtung Mainstream gehen. Und das ist also wenn wir was bei Das Piano sehen, ist es so diese Vermählung von Arthouse und Mainstream-Drama. Ja, das stimmt. Wir haben einen Haufen Janes in dieser ganzen Sache, ne? Also die Produzentin, die Regisseurin, die Autorin des Buches The Story of New Zealand River, Jane Mander, die wird so ein bisschen zitiert als große Ähnlichkeiten in der Story oder in dem Verlauf des Ganzen. Ja, auch eine Jane. Ich habe allerdings The Story of the New Zealand River nicht gelesen. Ich habe keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen. Habe ich auch nicht. Was ich aber gelesen habe und was ich mehrmals schon erzählt habe, weil mein Sohn das liebt, wenn ich ihm das erzähle, die Blaubart-Geschichte. Ach ja, die Blaubart. Das eines der Lieblingsmärchen von meinem 9-jährigen Sohn neben dem Kalten Herz. Okay. Steht wirklich auf die düsteren, mysteriösen Stoffe. Natürlich. Und näher werden die Grimmschen Märchen oder die Märchen im Allgemeinen nicht an Horror kommen, als in dieser Blaubart-Geschichte, die hier einmal direkt zitiert wird, in dem ein Theaterstück von ihr gemacht wird, die aber auch immer so ein bisschen unterschwellig auf dieser zweiten Ebene miterzählt wird, nämlich junge Frau wird mehr oder weniger gegen ihren Willen, bei Blaubart wird es ein bisschen verklauselt, ein bisschen anders erzählt, ist halt auch 19. Jahrhundert oder 18. Jahrhundert, die gegen ihren Willen verheiratet wird und deren Mann ihr ein Rätsel ist und die versucht, gegen den Mann zu agieren und dafür fürchterlich bestraft wird, indem sie fast geköpft wird. Ja. Und überall Blut vergießt. Da werden wir auf jeden Fall auch noch genauer drauf eingehen. Aber im Grundsatz ja eine relativ moderne Idee einer Geschichte, ne? Also wie man das dann ausgestaltet, ist eine andere Frage. Wer gewinnt, wer verliert, was willst du erzählen? Ist es am Ende eine der widerspenstigen Zähmung, was ich auch in diesem Film sehe, so ein bisschen, dieses Shakespeare-Ding? Was ich auch schwierig und schwer zu sehen finde, was allerdings nicht bedeutet, dass der Film da darunter leidet. Also nicht unterm Thema, muss ich sagen. Also das Thema ist ja interessant. Ja, das Spannende ist ja, es gibt immer so eine Perspektivenentscheidung. Gerade wenn wir uns das feministische Kino anschauen, dass die Rollen der Frauen genauer analysiert in diesen Zeiten, lange vor dem Feminismus, dann ist natürlich so die einfachste Entscheidung, dass man sagt, okay, wir nehmen jetzt konsequent die Perspektive der Frau. Mhm. Und dadurch haben wir diesen männlichen Blick, der im Kino oft präsent ist, einfach weil viele Männer Filme schreiben. Mhm. Klar. Haben wir dadurch ausgespart und dadurch haben wir eine neue Perspektive. Das macht dieser Film nicht, ne? Er startet zwar mit der Perspektive von Ada, er springt dann im Verlauf aber munter zwischen den einzelnen Perspektiven. Wir haben aus der Sicht von Ada erzählt, wir haben aus Flora. Sicht von Flora erzählt, wir haben aber auch aus der Sicht von George und von Alistair erzählt. Wir haben quasi alle Figuren, die sich in diesem Kosmos bewegen. Und was ganz interessant ist, der Film nimmt trotzdem nie so eine autoriale Überperspektive ein. Ne? Der Film sieht nie mehr als seinen einzelnen Protagonisten. Ja, okay, ja. Sondern er ist, wenn er bei ihnen ist, ist er bei ihnen und es wird sehr viel ausgespart. Und so bleibt sehr viel im Nebulösen, was Motivation, Handlungsmotivation von anderen Charakteren betrifft. Wir wissen, obwohl wir am Anfang und am Ende ein Voice-Over haben von Ada, wissen wir nicht 100%, was in ihr vorgeht in ganz vielen Momenten. Mhm. Und obwohl wir Momente haben, wo wir sehr genau hören und sehen, was George will, haben wir trotzdem Momente, wo uns nicht ganz klar ist, wie dieser Mensch tickt. Und das betrifft auch Flora und das betrifft auch Alistair. Ja. Und das gibt in dem Fall dem Film aber auch eine gewisse Tiefe und eine gewisse Spannung. Vor allem was die Beziehung von Flora und Ada betrifft, finde ich. Ich finde total spannend. Also die Kind-Beziehung, vielleicht müssen wir die Figuren einmal durchgehen, statt direkt uns an der Geschichte lang zu hangeln. Weil die Figuren und die Beziehungen der Figuren natürlich das Wesentliche auch ein bisschen dieses Films sind. Ja. Wollen wir mit Ada gleich anfangen? Natürlich, auf jeden Fall. Ada ist Dreh- und Angelpunkt der Handlung. Ja. Ich finde wahnsinnig spannend, wie sie eingeführt wird. Ne? Du hast diesen großen Strand. Ja. Diese mächtigen Wellen im Hintergrund. Und die versuchen da irgendwie die Sachen ranzukriegen. Und sie versucht ihr Piano zu beschützen und irgendwie zu sichern. Hauptsache das kommt da an. Ja. Alles andere, mir doch egal. Hauptsache das Piano kommt an. Und ich finde es wahnsinnig gut und wichtig, das so einzuführen, dass wir gleich an ihrer Leidenschaft hängen. Deswegen hängen wir nämlich auch gleich an der Figur dran. Ja. Denn die Figur ist sonst nicht immer liebenswert. Nee, definitiv. Wir haben die Figur ja, also die Figur erklärt sich selbst am Anfang, ja, ne? Ja. Mit dieser Stimme, zu der sie gleich sagt, das ist nicht meine Stimme, sondern das ist die Stimme meines Geistes. Mhm. Und diese Stimme, die auch nicht erwachsen klingt, wie eine erwachsene Frau, sondern genau. Du hast wirklich kurz das Gefühl, redet da ein 6-jähriges Kind? Ja. Und es passt total dazu, dass sie sagt, naja, ich habe seit ich 6 Jahre bin nicht mehr geredet. Ja. Und dann erzählt sie tatsächlich sehr nüchtern, was passiert, nämlich, dass sie verheiratet wurde gegen ihren Willen, ja, dass sie mit ihrer Tochter, wir erfahren übrigens im gesamten Film nicht, woher ihre Tochter kommt und was da vorher war, dass sie mit ihrer Tochter dahin geht und dass ihr neuer Mann sagt, dass das sie nicht stört, dass sie stumm ist. Und dann sagt sie, dass das Wesentliche, nämlich ich stelle mir mich selbst eigentlich gar nicht stumm vor, wegen meinem Piano. Ja. Und das werde ich auf meiner Reise auch vermissen und wo wir dann eigentlich schon eingeführt werden mit, okay, das Piano ist das absolut Zentrale in ihrem Leben. Ja, total. Ja, Ada ist nicht immer sympathisch. Nein, Ada ist nicht immer sympathisch. Und das hat nicht nur was, es hat nichts mit ihrer Stummheit zu tun. Ne? Es ist nicht so, dass sie, weil sie stumm ist, in Situationen gerät, die sie nicht meistern könnte oder sowas und dadurch unsympathisch wird oder so. Das überhaupt nicht. Aber ich weiß nicht, ich finde es gerade schwer zu fassen, warum sie unsympathisch ist teilweise. Es gibt halt so einzelne Momente, zum Beispiel ist sie krass versnobbt. Sie findet George am Anfang einfach nur ätzend, weil er nicht lesen kann. Ne? Er ist für sie ein Wilder. Er ist ein Barbar. Ja. Sie sagt das so ziemlich klar, ey, mit diesem Typen will ich kein Piano beibringen, der kann nicht mal lesen. Was soll denn das? Stimmt. Und dann auch die Art, wie sie mit ihrer Tochter umgeht. Ja, sie ist irgendwie eine seltsame Mutter, muss man sagen, weil sie vor allem eben benutzt zur Kommunikation. Absolut, ja. Ihre Tochter, und das sehen wir zum einen daran, dass ihre Tochter selbstständig ist. Mhm. Das ist nämlich ihr zweites Kommunikationsinstrument, ihre Tochter. Mhm. Und sie scheint auch ihrer Tochter, also es gibt Momente, es gibt zärtliche Momente zwischen den beiden, auch sehr schöne Momente zwischen den beiden, aber wir haben auch oft das Gefühl, dass das sehr funktional ist und sie ihre Tochter so beiseite schiebt, weil sie ihren Shit machen will. Ja, genau. Ja, weil sie ihren Shit machen will, das ist es ein bisschen. Das merkt man dann den Film über immer wieder, ne? Dass sie da nicht drauf eingeht und dass sie da keine Rücksicht nimmt oder sowas. Was braucht meine Tochter gerade, sondern tatsächlich sehr, sehr stark auf den eigenen Willen. Und ich finde, dass man, nur weil man Eltern ist, nicht sich selbst verlieren soll. Nein. Ne? Das ist es überhaupt nicht, darum geht's nicht. Aber dass man eine Symbiose, irgendwie eine symbiotische Beziehung eigentlich hat und rausfinden muss, wo ist denn der Middle Ground, wo schaffen wir es, beide das Richtige davon zu haben, was wir brauchen. Das geht ja durchaus meistens. Vor allem, dass man halt auch einfach Rücksicht nimmt. Auch ganz generell, dass man auf andere Menschen Rücksicht nimmt. Ada ist auf eine ganz merkwürdige Weise ich-zentriert. Und zwar nicht mal so sehr, dass sie bringt der gesamten Umwelt eine krasse Kälte entgegen. Mm. Und sie bringt sich selbst aber auch diese Kälte entgegen. Ne? Ja. Das ist die Art, wie sie umgeht mit ihren eigenen Bedürfnissen, mit ihren eigenen Wünschen. Mhm. Ja, es wirkt teilweise fast, also auf jeden Fall irgendwie auch depressiv. Ja. Aber vor allem auch so gleichgültig dem eigenen Sein gegenüber. Ich glaube, das lässt sich ja wunderbar erklären. Ne? Also es ist ja tatsächlich die Situation, wenn man verkauft wird vom eigenen Vater aus Schottland, einfach so, nach Neuseeland verkauft, mit Tochter, mit Sack und Pack. Und sie ist vielleicht auch nicht ganz ohne Grund verstummt. Also ich stelle mir vor, dass sie mit 6 Jahren etwas sehr Schlimmes erlebt haben muss, um diese Entscheidung zu treffen. Ja, bestimmt. Ne? Also irgendein traumatisches Erlebnis, das dazu führt, dass man diesen Teil abspaltet und sagt, nee, ich entziehe mich dieser Kommunikationsform. Ja. Vielleicht hat es mit dem Vater zu tun, ne, er scheint sowieso kein guter Mensch zu sein, wenn er seine Tochter verkauft. Naja, er ist halt ein Mann aus dem 19. Jahrhundert, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass das total unüblich war. Es ist halt, ja, alles bewegt sich so schon in diesem gesellschaftlichen Rahmen. Man kann trotzdem ein guter Mensch sein, auch im 19. Jahrhundert, ja, gibt es ganz gute Menschen. Für mich verdichtet sich das Ganze in ihrer Art und Weise, mit Berührung umzugehen am Anfang. Mhm. Und ich glaube, es ist einfach wirklich eine sexuelle Sache. Sie ist mit 6 in meiner Welt sexuell missbraucht worden von ihrem Vater. Ja, das ist auf jeden Fall total denkbar. Und diese Kälte, die sie mit sich rumträgt, ist natürlich auch ein Schutzschild. Genau das. Und auch ein körperliches Schutzschild. Sie hat, und das spielt Holly Hunter großartig, sie schafft es, so einen Distanzraum um sich herum zu schaffen, dass Menschen sich ihr nicht nähern. Ne? Sie schafft das ziemlich konsequent. Mhm. Wir könnten uns vorstellen, Alistair, so wie wir nachher zu sprechen kommen, ist ja auch von Anfang an eingeschüchtert davon. Wir können uns vorstellen, bei einem anderen Menschen würde er mehr Anstalten machen, Nähe zu suchen. Ja, total. Aber hier spürt er diese Distanz und kommt dann nicht drüber hinweg, obwohl er eigentlich auch so ein Typ ist, der auf so eine Distanz sonst scheißt. Ne? Was ich wahnsinnig spannend finde, weil es gibt diese eine Stelle, wo er sie vergewaltigen will. Ja. Sie öffnet die Augen, guckt ihn nur an, das reicht schon, und er ist sofort so, wow, okay, hält sofort inne. Ne? Ja. Ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man in so einem Prozess ist, als Mensch in einer Vergewaltigung und dann so in so einem Tunnel ist, dass man da nicht so einfach aufgehalten werden kann. Ne? Also es ist rein psychologisch. Ne? Ja. Du bist ja so drin und hast das Ziel, und für eine Vergewaltigung wird ja, glaube ich, nur möglich, indem man Scheuklappen aufsetzt und nur dieses eine Ziel sieht. Und wenn du davon aufgehalten wirst, dass einfach nur Augen aufgehen und dich angucken, dann muss da schon einiges drinstecken bei ihr. Also es ist natürlich auch ein sehr einfaches dramaturgisches Mittel. Aber ja, nein, auf jeden Fall, sie hat diese, und das ist das, was vielleicht so ein feministisches Moment auch in diesem Film ist, sie hat diese Stärke, diese distanzierte, kühle Stärke, ja, mit der sie einiges durchkriegt, was Frauen in dieser Zeit normalerweise nicht durchgekriegt haben. Ja. Ja, auch weil sie nicht redet, hat man es schwer mit ihr, das abzuhandeln. Ne? Sie entzieht sich so gut der ganzen Sache, dass man auch den Aufwand, jetzt rauszufinden, wie man mit ihr das verhandelt, den nicht mehr betreiben kann, weil man erstmal rausfinden muss, welche Werkzeuge nutze ich denn, um mit ihr das hinzukriegen. Der Film nimmt sich sehr viel Zeit mit Menschen, die sich damit beschäftigen, ob sie dumm ist, ob sie irgendeine geistige Behinderung hat, die, was krass ist, ne? Sie kommen so wenig mit ihrem Mutismus klar, dass sie in diese Richtung gehen, obwohl man ihr ja anmerkt, dass sie sehr intelligent ist und dass sie sehr gebildet ist. Ja. Also das gehört auch dazu gehört dann auch ihr Snobismus. Ja, ja. Und dass sie sehr viel versteht, was außen um sie herum passiert, mehr als die meisten anderen Menschen in diesem Film. Ja, ja, ja. Aber das Interessante sind vor allem die Leute, die am wenigsten mit ihr zu tun haben, ne? Ja. Naja, es hat kaum jemand mit ihr zu tun. Ja, ne? Also der Einzige, der mit ihr zu tun hat, ist Flora. Und George mit der Zeit. Ja, kommen wir dazu. Ja, wie viel George mit ihr zu tun hat und wie viel George versteht, wie sie ist. Ja, ja, ja. Das ist eine andere Nummer. Er hat, also rein physisch sind die öfter in einem Raum, als sie mit ihrem Ehemann. Ja, das stimmt. Das hat aber nicht viel zu sagen in dem Fall. Und die Art, wie sie sexuell verkehren, ist auch bleibt distanziert. Der Koitus ist sehr distanziert. Reden wir dann darüber, wenn es darum geht. Aber bleiben wir bei der zweiten großen Frauenfigur, Flora. Anna Paquin. Aha. Alter. Ja, Alter. Wie krass. Die hat ja zu Recht diesen Oscar gewonnen, ne? Scheiße, ja. Wahnsinn. Sie war, als der Film rauskam, als der Film gedreht wurde, war sie 10. 11 war, als er rauskam. Ach so, okay, ja. Sie, 1982. 1982, so alt wie ich. Sie ist in meinem Jahr geboren. Jetzt muss ich es genau wissen. Moment, Anna Paquin ist geboren sie ist 2 Wochen jünger als ich. Du darfst auf sie herabschauen. 2 Wochen. Mann, ist sie gut in diesem Film. Sie ist wahnsinnig gut in diesem Film. Es ist unglaublich. Und wir haben ja oft über so Kinderdarsteller gesprochen und dass die früher vielleicht nicht so gut waren wie heute, weil, warum auch immer, es gibt ja verschiedene Ansätze. Wir haben darüber geredet, dass von Kindern heute auch mehr erwartet wird und dass es auch mehr Mittel gibt für Kinder, um an diese Momente zu kommen, um überhaupt diese Leistung leisten zu können. Aber ich weiß nicht, was die Regisseurin mit ihr gemacht hat, aber es hat 100% geholfen. Ja. Sie trifft das so gut auf mehreren Ebenen, auf so psychologischen Ebenen, die das Kind wahrscheinlich nicht durchdacht hat, die wirklich beeindruckend sind. Meiner Meinung nach der wahrscheinlich ambivalenteste Charakter in diesem ganzen Film. Ja, total. Weil sie hat alles drin. Sie hat wirklich dieses Aufbegehren gegen das Patriarchat. Mhm. Dieses absolut, dieses radikale Verbrüdern mit ihrer Mutter. Mhm. Und auch diesen Kampf und diesen selbstbewussten Kampf gegen das, was da um sie herum passiert. Mhm. Und gleichzeitig gibt es dann aber auch diese Momente, wo sie diese patriarchalische und puritanische Ethik vollkommen absorbiert hat. Ja. Bis zu dem Moment, wo sie ihre Mutter verflucht und zur Hölle schickt. Ja. Und den Alistair Papa nennt, mhm, sehr konsequent. Ja. Und trotzdem wirkt es nie, es wirkt immer konsistent. Ne? Du hast nie das Gefühl, dass es keinen Sinn ergibt, wie sich dieses Kind verhält, auch wenn es sich sehr, sehr wild und all over the place verhält. Es ist halt ein Kind. Wir verzeihen einem Kind sehr viele verschiedene Richtungen auf einmal. Also Kind ist sowieso Embodiment von Unentschlossenheit, ne? Von hin und her geworfen sein, von außen und von innen, von sich selbst. Also das funktioniert sowieso, so funktionieren Kinder sowieso. Aber ich glaube, das Interessante daran ist, dass es auch verschiedene Ebenen gibt. Das eine ist die Ebene, die Mutter ist die einzige, die sie hat. Also ist die Verbrüderung da? Muss sie da sein? Oder Verschwesterung oder sowas? Und auf der anderen Seite der kommende Switch einer Jugendlichen, einer beginnenden Jugendlichen, die dann sagt, ja jetzt aber, ich brauche auch mehr als das. Ich kann ja nicht nur mein ganzes Leben lang nur auf meine Mutter angewiesen sein. Kleine Rebellionsmomente. Und das Kind, das eine Vaterfigur braucht, das verzweifelt nach einer männlichen Vaterfigur im Leben sucht auch. Ja. Also nicht aktiv. Ja. Aber psychologisch, glaube ich, ist das tatsächlich etwas, was einfach jedes Kind irgendwie dann sucht. Ja. Dafür, dass sie sagt, ich werde ihn nicht Papa nennen. Ja, ja, genau. Sagt sie sehr schnell zu Alistair Papa. Genau. Und vor allem ist sie dann ja auch eine Zeit lang wirklich voll auf Alistairs Seite. Und zwar haben wir mehrere Verratsmomente, wo sie aktiv zu Alistair geht und sagt, übrigens, ja, Ada, ja, die macht was sie nicht soll, das weiß ich genau und ich glaube, ich muss es dir jetzt sagen. Aber es ist direkte Reaktion darauf, dass die Mutter sie allein lässt. Ja. Also die Mutter schickt sie ja raus und sagt, nö, ich habe jetzt meine Zeit, das ist jetzt alles meins, das gehört mir. Und du guck, wie du zurechtkommst. Ja. Und natürlich sagt man dann ja, Arschlecken. Also auf jeden Fall ist ein ganz wesentlicher Teil, dass sie hat eine extreme Eifersucht gegen jede Person, die ihrer Mutter zu nahe kommen könnte. Mhm. Dieses am Anfang, dieses I want to be in the photograph, ne? Sie will auf dem Foto mit drauf sein. Das ist ihr wirklich wichtig. Sie ist richtig pisst, dass die jetzt da sind und dass da plötzlich ein neuer Mensch im Leben ihrer Mutter ist. Ja. Und diese Zweierbeziehung, die sie sehr schätzt, kaputt macht. Oh. Und es gibt ja Momente, es gibt diese Momente der Zärtlichkeit zwischen den beiden. Zum Beispiel, wenn Ada ihr diese Gute-Nacht-Geschichte erzählt. Ja. Es ist total schön, wenn wir diese sehr warm inszenierte Szene, die auch in sehr hellen Farben, das ist so das einzige Mal, dass das Bild sehr warm ist, sehen, wie sie auf dem Bett sitzt bei ihrer Tochter und dann total mit großen Gesten diese Geschichte erzählt und sie sind sich wirklich nah und zärtlich. Auch einer der wenigen Momente, wo wir Ada aus sich rauskommen sehen, ne? Wo ja, Ada genau auch einer Person näher kommt und eine Person zu sich hineinlässt. Was fast ein bisschen out of place ist, ne? Weil du plötzlich in diese Situation gerätst und eine Seite von ihr siehst, die du halt einfach vorher nicht gesehen hast. Und deswegen fragst du dich, wo kommt das denn jetzt plötzlich her? So ein kleines bisschen unvorbereitet. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber es ist ein schöner Moment. Es ist auch ein schöner Moment und das ist natürlich, was sehr viel diese Beziehung zwischen Ada und Flora betrifft. Hm. Wenn sie zum ersten Mal sich von George an den Strand führen lässt und ein Klavier spielt am Strand. Ja, ja. Und dann Flora, die tanzt und sagt, guck mal Mama, guck, ist das nicht schön und so weiter. Mhm. Und wir haben hier eine sehr einseitige Mutter-Tochter-Beziehung, weil Flora ist total in diesem Moment drin und findet, das ist total das schöne Bonding zwischen ihr und Ada. Ja. Aber Ada ist nur bei ihrem Klavier. Ist nur bei ihrem Klavier, total. Jetzt wird es interessant, weil wir, wenn wir jetzt rübergehen zu George, aber vielleicht gehen wir noch nicht zu George, weil das ist der große Knackpunkt, gehen wir erstmal zum Ehemann rüber. Zu Alistair. Zu Alistair, genau. Eine sehr schwache Figur. Super schwache Figur. So schwach, ich finde zwar gut, dass sie schwach ist für den Film, aber so schwach, dass ich so wenig von ihr greifen kann, dass ich ein paar Szenen mehr gebraucht hätte mit ihm. Ich finde die Schwäche wirklich gut und wirklich wichtig. Total, ja, ja. Weil es wäre ein leichtes, einen tyrannischen, starken, jederzeit gewalttätigen Ehemann zu erzählen. Ja. Und stattdessen dieses Bild zu haben von einem absolut unsicheren Typen, der sich in dieser Welt, in der er da lebt, in diesem Neuseeland, überhaupt nicht zurechtfindet. Gar nicht. Sein Haus ist umgeben von verbrannten Bäumen. Ich finde es total krass. Es ist ein total krasses Bild. Ja. Ein ganz gutes Bild für das, was er erzählt. Und die Maori machen sich die ganze Zeit über ihn lustig. Mhm. Du hast die ganze Zeit das Gefühl, er ist komplett draußen. Mhm. Und er lässt es auch mit sich machen. Ne? Er lässt sich auch ausnehmen und so weiter. Die haben gesehen, wir haben hier einen schwachen Menschen, der ist out of place. Mhm. Den können wir auch ausnehmen, wenn wir wollen. Während er versucht, sie auszunehmen mit irgendwelchen Knöpfen für Land oder sowas. Aber er ist auch kein guter Händler. Nein. Seine Art zu verhandeln und seine Art, Geschäfte zu schließen, ist offensichtlich, funktioniert das alles nicht so. Aber es ist total spannend, weil er all das mitbringt, was ein sonst in anderen Filmen als starker Verhandlungspartner, Kolonialherr dargestellt wird. All diese Traits versucht er mitzubringen. Er hat das gelernt. Ja. Er hat indoktriniert gelernt, dass die ja sowieso nichts mit dem Land anfangen. Was wollen die denn damit machen? Die kultivieren das ja auch gar nicht. Also soll's doch mir gehören und so. Diese ganze Scheiße gibt der von sich. Ja. Aber ohne die Stärke, die sonst andere Filme mit den Figuren geben. Und deswegen finde ich es ziemlich genial, muss ich sagen. Du hast eigentlich immer so das Gefühl, wenn er den Kolonialherren raushängen lässt, wenn er verhandelt oder so, oder wenn er stark gegenüber Leuten auftritt, dass er ein Schauspiel durchführt. Dass er was macht, was nicht zu seinem Charakter passt, sondern dass er irgendwie eine Rolle spielt. Mhm. Bis zu dem Punkt, wo er dann nachher, wenn er von der Affäre erfahren hat, George das Gewehr entgegenhält. Selbst da hast du das Gefühl, er ist eigentlich, das ist nicht seine Art, das ist nicht sein Stil und er kann das eigentlich nicht und er wirkt wie jemand, der versucht, da was zu spielen, was er eigentlich nicht ist. Ja, der überlegt, okay, was steht jetzt im Lehrbuch, was jetzt passieren muss. Genau. Und das versucht er durchzuziehen. Ja, und stattdessen haben wir dann in diesen Momenten, wo wir verstehen, wie er funktioniert, haben wir immer diese Momente der Unsicherheit. Ne? Mhm. Wenn er ganz am Anfang, er wird uns präsentiert als jemand, der sich das Foto anschaut von seiner zukünftigen Frau und dann sich anschaut und dann vorsichtig im Dschungel mit einem Kamm seine Haare zurechtkämmt. Da steckt so viel Unsicherheit, so viel Angst, nicht zu passen, nicht der Frau nicht gerecht zu werden. Aber auch Reflexion auf sich selbst, ne? Also er guckt sich das sich selbst im Bild der Frau an. Yeah. Also das ist schon so dieses dieses symbolische, ja, eigentlich geht es mir trotzdem vor allem um mich und dieses Patriarchale, es muss alles auf mich zurückfallen und reflektieren und ich muss irgendwie dastehen. Aber auf eine bestimmte Art. Nicht, ne? Also selbst wenn es am Anfang diese dominanten Momente gibt, nämlich zum Beispiel, wenn er sagt, das Klavier kommt nicht mit, das bleibt am Strand stehen, selbst da wirkt er verhandelt und selbst da wirkt er so, als ob man ihn rumkriegen könnte. Ja, genau. Noch ein bisschen zureden und dann nimmt er das Klavier mit. Hm. Sam Neill, den ich nie als so großen Schauspieler wahrgenommen habe, ne? Der einfach irgendwie da ist in den Filmen, in denen er mitspielt. Irgendwie, das ist ein gemeines Urteil, der irgendwie da ist in seinen Filmen, wo er mitspielt. Aber der hier wirklich gut spielt. Ja, er macht das sehr gut. Der diese Rolle wirklich gut getroffen hat. Naja, ich finde halt Sam Neill, also Jurassic Park, ne? Sam Neill ist der Dinosaurierkacke untersucht. Und Sam Neill ist der in die Mächte des Wahnsinns von Zombies gejagt wird und in Event Horizon von der Hölle verschluckt. Ich will sagen, das ist ein Schauspieler, der in großen Szenarien stattfindet, wo sein Schauspiel nicht so eine große Rolle spielt. Okay. Weil die Figuren, die er spielt, schon so eher so Abziehbilder von Figuren aus Genre-Kinos sind. Ja. Und das ist hier anders. Und hier ist er wirklich als Charakterdarsteller überzeugend, überraschend überzeugend. Ja. Es ist so, die ganze Zeit überdenkt man, wie viel Sympathie bringt man ihm entgegen. Weil wenn er zum Nichts, Beispiel, gar nichts. Entschuldigung. Wirklich, gar nichts. Fast gar nichts. Aber wenn er zum Beispiel am Anfang in ihr Zimmer kommt, so nach einigen Tagen und ganz vorsichtig fragt, kann ich dir einen Gute-Nacht-Kuss geben? Und dann komplett ignoriert wird, dann nennen wir es nicht Sympathie, aber zumindest Empathie. Zumindest das ist was anderes. Gefühl, das ist was völlig anderes. Ja, okay. Wie viel Empathie bringen wir ihm mit? Dann tut er mir auch irgendwie leid in seiner Schwäche und in seiner Schüchternheit und in seiner Art irgendwie. Er versucht ja wirklich anzudocken. Ja. Er gibt sich wirklich Mühe und er macht es auch nicht nur auf diese macho-patriarchalische Art, sondern er will wirklich irgendwie eine Nähe herstellen zu ihr. Ja, aber er kriegt ja nichts davon hin, weil er die Werkzeuge nicht hat. Und das ist halt das Ding. Natürlich habe ich wahnsinnig viel Empathie für diese Figur. Eben weil er es nicht hinkriegt. Und weil ich denke, ja, lass doch den ganzen Scheiß einfach. Mach doch einfach, versuch mal du selbst zu sein und einfach menschlich zu sein. Und dann begegnet ihr euch irgendwie auf einer menschlichen Ebene und dann wird sich rausstellen, was soll. Aber schon der Anfang ist ja falsch, eine Frau zu kaufen. Also was soll das denn? Wirklich, was ist das? Das ist seine einzige Möglichkeit, eine Frau zu kriegen, ne? Also ich meine, er lebt hier in Neuseeland im Dschungel. Was soll er machen? Ja. Ja, ja, natürlich, was soll er machen, aber sei halt menschlich. Ja. Sei halt ein Mensch und guck, dass man sich irgendwie begegnet, dass man guckt, passt das nicht, und wenn es nicht passt, ja, mai, geh halt mit dem Typen, der das Piano haben will. Ich bewerte das moralisch gar nicht so schlimm, weil es auch einfach irgendwie 19. Jahrhundert ist. Natürlich ist es nicht cool, natürlich ist das patriarchalische Gesellschaft und so weiter, aber ich finde, das ist eher so ein strukturelles Problem, weniger, wo ich bei ihm die individuelle Schuld suchen würde an dieser Art, wie er in dieser Gesellschaft funktioniert, die halt so funktioniert. Aber man muss schon sagen, dass er ja natürlich nur zur Hälfte Individuum ist und zur anderen Hälfte das Patriarchat darstellt, ne? Aus der Zeit und die Kolonialherrenart der Zeit und so. Aber er ist ja nicht so, ne? Er ist nicht das Bild, das wir von diesen Kolonialherren haben, und er ist auch nicht das Bild, was diese Kolonialherren von sich selbst haben. Aber er ist auch nicht sich selbst. Also nein, er überhaupt ist irgendwie nicht. Ein Morph-Wesen aus der Zeit. Und deswegen glaube ich, mache ich im Kopf auch eben eher die Überhöhung und nicht die Personalisierung. Ich denke nicht so viel über diese Figur nach, sondern mehr über die grundsätzliche Haltung, die dahinter steckt, die ihn so hat werden lassen. Ich finde es halt unglaublich spannend, wie viele typische männliche Trademarks, Alpha-Menschen, hier weggelassen werden. Das ist ungewöhnlich, wenn du so eine Figur darstellst. Ja, total. Wenn du einen Herren darstellst, der sich eine Frau gekauft hat, die unterdrückt, der rassistisch über Maori redet und so weiter, dann ist es ungewöhnlich, dass du gleichzeitig so viele Features hast, die eher als feminin wahrgenommen werden könnten. Genau. Und deswegen finde ich es halt auch wirklich eine sehr, sehr gute Figur, ne? Also als Erzählung und als Erfindung von Jane Campion, ne? Ja. Also das da reinzubauen und nicht so einen typischen Kolonialherrn, der stark und durchsetzungskräftig ist, zu haben. Und umso härter kommt es dann halt, wenn wir seine Ausraster haben, nämlich drei große haben wir. Ja, ja, ja. Also einen am Anfang relativ klein, wenn sie sagt, dieses The Piano is mine, diesen Zettel, wo sie wirklich drauf insistiert und er dann einmal auf den Tisch schlägt mit dieser typischen Proto-Gewalt und sagt, ey, hier bringt jeder Opfer und das ist das Opfer, das du bringst. Und man sagt, okay, und wo ist dein Opfer? Ja, genau. Ist das Opfer gerade mit uns im Raum? Sorry. Okay. Dann gibt es diesen zweiten Ausraster, nämlich eine fucking Vergewaltigung. Ja, furchtbar. Furchtbare Szene. Aber gut gemacht, ne? Nee, es ist eine starke Szene und es ist auch. Es ist natürlich eine dramaturgische Entscheidung, die man sehen kann, dass sie ihn einfach nur angucken muss und er dann von ihr lässt. Aber es gibt diesen Moment eine Stärke, eine dramatische Stärke. Ja, und ich finde es auch ganz gut, muss ich sagen. Also ich habe da gar keine großen Probleme mit. Und es passt auch zu ihm, dass er dann von ihr ablässt. Ja. Ich glaube, das ist nicht abwegig, sondern er ist einfach in diesem Moment, er ist vielleicht auch über sich selbst erschrocken, weil er würde sich selbst nie als so animalisch wahrnehmen und er ist es auch eigentlich nicht. Nee. Und dieser Vergewaltigungsversuch ist ja auch tatsächlich, offensichtlich hat er Probleme mit seiner eigenen Sexualität. Ja, total. Ja, ja. Wir haben ja diese Momente, wo Maori sagen das auch, ne? Dass er nicht wirklich kann. Und dass er Erektionsprobleme hat, ist, glaube ich, ziemlich naheliegend. Und wir haben ja auch diese Momente, wo Ada dann, sehr merkwürdig, da müssen wir, glaube ich, nochmal drüber reden. Auch drüber reden. So, sie nachts anfängt, so mit ihm näher zu kommen und eigentlich versucht, ihn zu verführen und dann so sein Nachthemd runterzieht und so weiter und er sich eher dagegen wehrt. Ja. Wo wir das Gefühl haben, er hat offensichtlich auch, was auch immer, er hat irgendwelche Probleme mit seiner eigenen Sexualität. Genau. Er will sie anfassen, aber angefasst werden funktioniert für ihn nicht so in der Form. Aber er kann sie auch nicht so richtig anfassen. Ne? So dieses, das wirkt alles so unbeholfen, das wirkt alles so unsicher und das wirkt auch, es wirkt eher so, gerade bei der Vergewaltigung, als würde er das machen, wo er das Gefühl hat, das wird von mir erwartet. Ja, genau. Meine Frau hat mich mit einem anderen Mann betrogen, ich will nicht der gehörnte Ehemann sein, ich zeig dir jetzt mal, wo der Hammer ist. Und dann fängt er damit an und kann das eigentlich gar nicht. Nee, es ist nicht seins. Und ja, das halt auch. Das ist, ne, er ist da so eine sehr merkwürdige Figur, die diese Momente drin hat von patriarchalischer Erziehung, von patriarchalischer Konditionierung. Und er merkt in so vielen Momenten, dass er die nicht erfüllen kann. Er versucht das zu kompensieren, indem er dann mal auf den Tisch haut. Ja. Oder, das ist die dritte große Ausrasterszene, in der er seiner Frau den Finger abhaut mit einer Axt. Und auch so. Ja, was ist das? Das ist ein Schauspiel, ne? Das ist der Moment, wo sie Blaubart nachspielen einmal. Ja. Weil Blaubart auch seine Frauen geköpft hat. Er schlägt nur einen Finger ab, beziehungsweise I clipped your wing. That's all. That's all. Oh meine Güte. Übrigens eine sehr, sehr starke Szene, wenn wir über Anna Paquin reden. Ja. Also, wo? Jetzt, wir sind bei der Fingerszene. Komm, lass uns die einfach gleich kurz besprechen. Großartig, eben auf allen Ebenen, ne? Weil, was wir gerade gesagt haben, dieser Typ das durchzieht, weil er sich ohnmächtig fühlt, weil er nicht weiß, was steht jetzt im Lehrbuch, was muss ich jetzt machen, ich muss jetzt gewalttätig sein, ich muss ihr irgendwie zeigen, wo der Hammer hängt und wer das Sagen hat, und sie ihre Stimme durch das Piano auch noch wegnehmen. Das ist die eine krasse Figur, die ihren Höhepunkt findet. Dann natürlich sie, die durch die Gegend gezerrt wird und da völlig verzweifelt ist, die es wahnsinnig gut spielt. Ja. Und das Kind, die Verlängerung der Mutter ist in der Übersetzung, aber auch ein eigenes Gefühl natürlich hat, aber in dem Moment so 50-50 erwachsen und Kind ist. Die Übersetzung von Ada ist und ihr eigenes Entsetzen. Ja. Ich finde, sie spielt das wahnsinnig gut. Es ist unglaublich, ich weiß gar nicht, wie viele Layer da drin stecken. Ja, vor allem auch das Kind, das verarbeiten muss, dass es verantwortlich ist für das, genau, was da gerade passiert. Weil davor haben wir sie nämlich, die sehr aktiv zu ihm geht und zeigt, guck mal, das ist der Brief, den Ada an George schreiben wollte, ja. Die das auslöst. Und dann, das wirkt, das hat schon fast was Psychopathisches, ne? Weil es ist sehr kontrolliert, was er da macht. Er zerrt sie raus, es ist kein gewaltsamer Ausbruch. Er verprügelt sie nicht einfach aus Wut und Verzweiflung, sondern er zerrt sie da raus. Mhm. Er legt sie auf den Block. Mhm. Er legt gezielt ihre Hand dran und haut ihr einen Finger ab. Ja, genau. Krass. Das ist eine sehr geplante Handlung. Mhm. Und auch da wieder, ne? Er will irgendwie seine Rolle erfüllen. Mhm. Er muss ihr jetzt die Flügel stutzen. Ja. Und er macht das sehr gezielt und entgegen dem, wie es wirken soll, auch sehr kaltblütig. Es ist kein emotionaler Ausraster, sondern es ist eine sehr gezielte Handlung. Aber es würde nicht reichen, ihn zum Psychopathen zu machen, oder? Oh. Sondern es ist einfach dieses der Versuch, etwas zu erfüllen. Ja, genau. Aber es ist diese Grausamkeit, die da drin. Es steckt so eine krasse Grausamkeit da drin, weil er will diesem Klischee gerecht werden, diesem Bild von einem Herrn, das er hat. Ja. Und dazu gehört Gewalt gegenüber der Frau. Ja, naja, und natürlich auch pure Angst, die er hat, ne? Angst, seinen Status zu verlieren und das, was er da sich aufbaut, da irgendwo unterzugehen. Es ist halt so ein bisschen die Frage, ich weiß gar nicht, wie statusgetrieben er ist, ne? So die Art, wie er interagiert mit anderen Menschen. Also zum einen ist er befreundet mit George, der ja eigentlich schon eher sowas wie ein gesellschaftlicher Außenseiter ist bei den Weißen. Ja. Und dann vor allem interagiert er ja unglaublich viel mit seinen beiden Angestellten, die er auch wirklich ganz aktiv um Rat fragt. Ja. Und zu denen er krass offen ist, ne? Ja. Denen sagt er so, naja, okay, im Bett war noch nicht sonderlich viel los. Ja, genau. Könnt ihr mir vielleicht ein paar Tipps geben? Sag mal, was haltet ihr denn davon, dass sie den Tisch angekratzt und dann Piano draus gemacht hat? Das ist doch merkwürdig, oder? Stimmt. Vielleicht, also da ist er ja sehr offen zu denen und zeigt so seine Unsicherheit. Vielleicht ist er gar nicht so statusgetrieben. Ich glaube, dass er das intrinsisch nicht ist, aber das ist ja gesellschaftlich vorgegeben, ne? Status bedeutet dein Überleben in dem Fall. Also in dieser Gesellschaft auch einfach. Ja. Und ich glaube, das ist es halt. Am Ende geht es ja darum, dass man überlebt, ne? Dass man die Sachen, die man hat, seine Privilegien, sein Essen, sein Land, ne, all das verteidigt und all das nicht verliert. Ja. Und das ist so stark an Status gebunden in diesem Falle, vor allem, weil er auch als Eroberer da ist. Ne? Haben wir hier ein Blaubart vor uns? Ist das unser Blaubart? Dafür kenne ich Blaubart nicht gut. Ah. Hast du nie gelesen oder nie gehört? Ich habe mich nicht mit beschäftigt viel. Also es ist tatsächlich eine ganz einfache Geschichte und ich bin auch irgendwie irritiert, dass mein Sohn gerade die so geil findet. Wahrscheinlich vor allem wegen der abgetrennten Köpfe. Mhm. Also ursprünglich ein französisches Märchen, ne? Und zwar aus dem Jahre 1697 von Charles Perrault, wurde aber unter anderem auch von den Grimms, zumindest in der ersten Auflage von ihren Hausmärchen 1812, niedergeschrieben. Und ist dafür, dass es als Märchen verkauft wird, also es hat so ein paar Märchenelemente, ist es aber doch vor allem eigentlich zu gruselig und zu sehr Horrorgeschichte. Okay. Und die Geschichte so in aller Kürze ist, es sind da ein paar Töchter von einem reichen Vater und natürlich bewerben sich Edelmänner um sie. Hm. Und dieser eine Edelmann ist dieser Blaubart, über den es sehr viel Gerüchte gibt, weil er war anscheinend schon mehrmals verheiratet, man weiß nicht wie oft. Okay. Und er lebt ganz allein in diesem Schloss, er ist irgendwie unheimlich und vor allem hat er diesen blauen Bart, den alle irgendwie komisch finden. Und auch die eine Tochter, um die es in der Geschichte dann geht, sagt, nee, den will ich auf keinen Fall heiraten, der hat einen blauen Bart, der ist total komisch. Und er wirbt aber um sie, der lädt sie dann in sein Schloss ein und da gibt es ganz viele tolle Sachen. Dann sagt sie irgendwann, ach, ja, so schlimm ist der Bart doch gar nicht, der blaue. Komm, auf geht's. Und heiratet ihn. Unter anderem auch, weil er halt wirklich viel Geld hat und weil er die ganze Zeit unterwegs ist. Der ist nie zu Hause. Ach so, natürlich. Und er sagt ihr dann gleich am Anfang so, ey, Baby, ich bin auf Geschäftsreise und du, das Schloss ist deins. Hier hast du einen Schlüssel, damit kannst du jede Tür öffnen. Ah, Die eine Tür im Keller. Natürlich. Die machst du nicht auf. Natürlich. Und dann reist er halt los und sie vergnügt sich im Schloss und macht die verschiedenen Türen auf. Mhm. Und dann gibt es auch so tolle Räume, ne? Also große Sachen zu erleben. Und sie lädt ihre Freundinnen ein, große Party, alles geil. Ja. Aber natürlich juckt es sie so ein bisschen, ne? Sie ist neugierig, wie die Frauen halt so sind. Natürlich. Sie will diese eine Tür aufmachen und dann geht sie runter in den Keller und dann schließt sie diese eine Tür auf und da sind in einem Raum, in einem Kellerraum, die Köpfe der Ex-Frauen von Blaubart an der Wand. Okay. Und sie erschrickt total, lässt den Schlüssel fallen. Der Raum ist natürlich voll mit Blut, weil da die abgehackten Köpfe sind. Und der Schlüssel fällt ins Blut rein. Sie hebt ihn ganz verzweifelt auf. Also ihr merkt schon, hier so ganz viel für Psychoanalyse, kann damit ganz viel machen mit Blut und Schlüssel und so und Neugierde. Auf jeden Fall hebt sie den Schlüssel auf, wo Blut dran ist und versucht das Blut abzuwaschen. Aber es geht nicht. Sie schafft es einfach nicht, dieses Blut abzuwaschen. Und dann kommt Blaubart nach Hause und Blaubart fragt, na, war's gut, Baby? Und sie sagt, ja. Und dann sagt er, und hast du dich auch an meinen Wunsch gehalten? Und ich so, ja, hab ich. Und dann guckt er auf den Schlüssel und sagt, nein, hast du nicht. Du wirst sterben. Und schnappt sich seine Axt, weil sie das nächste Opfer sein soll. Und dann gibt es verschiedene Varianten. Und in einer ruft sie ihre Schwester zur Hilfe, in der anderen besiegt sie ihn. Hm. Aber es ist eine Geschichte, die ein Happy End hat, nämlich, dass sie den Blaubart klein kriegt. Hm. Und dann gibt es verschiedene Deutungen der Geschichte, wie man es mag. Man kann das als sehr patriarchalische Geschichte lesen, nämlich dass die Gefahr daraus kommt, dass die Frau sich zum einen dem Mann widersetzt und zum anderen viel zu neugierig ist, dass das Blut ein Symbol von Entjungferung zum Beispiel ist, vorehelicher Sex oder außerehelicher Sex und so weiter, dass vor dem allen gewarnt wird. Man kann aber auch die feministische Perspektive einnehmen, dass hier zwei Frauen, vor allem wenn sie ihre Schwester zu Hilfe ruft, sich gegen das Patriarchat wehren und letzten Endes gewinnen. Ja, ja, und natürlich, also ich mit der Axt ist natürlich dieses Blaubart-Motiv. Ja, total. Was, und auch dieser Ehemann, der sonst nicht so wirklich präsent ist, ist auch das Blaubart-Motiv. Mhm. Ne? Er ist nicht so wirklich da, er heiratet sie und dann ist er irgendwie, er reist ja einmal wirklich ab und ist eine Zeit lang weg. Gibt es eine Motivation beim Blaubart in der ursprünglichen Fassung, warum er so viele Frauen heiratet? Es wird nicht erzählt und es wird sehr darüber spekuliert. Die Frage ist, warum hat er seine erste Frau geköpft? Ja, genau. Dass er die anderen alle köpfen musste, weil die Köpfe entdeckt haben. Keller, er gibt total Sinn. Aber es gab ja einen Patient Zero. Es gab diese eine Frau, die er aus einem anderen Grund geköpft haben muss. Es sei denn, er wollte diesen Keller von Anfang an schützen. Es gab diesen einen Raum, wo er gesagt hat, da guckt niemand rein. Und das ist so ein bisschen so das Unterbewusstsein des Mannes. Es gibt diese Sachen, die er verborgen hält und das soll keine Frau sehen. Hm. Und dann hat die erste Frau reingeguckt und das Unterbewusste ist natürlich das Animalische, das Bösartige, das Düstere. Und dann ist sie als erstes diesem Mann zum Opfer gefallen. Ja, also Frau bleib am Herd. Frau bleib am Herd, sonst wirst du wirklich Probleme haben. Hm. Versuch nicht, den Mann zu ergründen, sondern bleib schön auf der Oberfläche. Oder aber, guckt mal, liebe Frauen, guckt, wie grausam die Männer sind. Ne, die stellen euch auf die Proben mit, was die wollen euch nicht zu sich an sich ranlassen. Mhm. Und das sind alles, die Männer sind alles Tiere, Monster. Und guckt bloß nicht zu genau auf den Mann, sonst werdet ihr eine böse Überraschung erleben. Dieser blaue Bart ist, also Bärte generell sind ja ein Männlichkeitssymbol und dass der Bart blau ist, ist so ein bisschen Hinweis darauf, dass wir hier auch einen Mann vor uns haben, der eine gestörte Männlichkeit hat und eine gestörte Sexualität hat, was so die Schlussfolgerung ist. Okay. Ja, während aber unsere Figur hier immer fein rasiert ist. Ja, das stimmt. Darauf legt er auch sehr viel Wert. Ja. Kultiviert. Er kommt auch nicht sonderlich kultiviert rüber, auch nicht sonderlich gebildet, ne? Nope. Wir haben keinen Moment, wo wir irgendwie erfahren, dass ihn irgendwas interessieren könnte. Nee, es ist auch so ein bisschen Slacker-artig kommt darüber, weil er nicht so richtig, so ein echtes Ziel hat er nicht, außer eben das Land da irgendwie abzukaufen. Und das ist so eine Aufgabe. Spoiled Rich Kid. Ja, so ein bisschen. Aber warum ist er nach Neuseeland? Weil dazu muss man sich ja auch entscheiden, ne? Ja, wahrscheinlich, also wird wahrscheinlich vom Beruf Sohn gewesen sein. Und dann hat ihn sein Vater irgendwie, der vielleicht eben dadurch reich geworden ist, durch so kolonialistische Sachen, hat er gesagt, naja, du, einer von uns muss jetzt dort aufräumen. Er weiß nicht mehr, wie er da wegkommt. Seit 20 Jahren ohne Frau. Und er ist ja auch schon älter, ne? Also es wird nicht erzählt, ob er vorher verheiratet war oder so. Nee. Bleibt alles so ein bisschen nebulös. Man würde ja eigentlich davon ausgehen, ein Mann, der 40 ist im 19. Jahrhundert. Müsste schon verheiratet gewesen sein. Müsste eigentlich verheiratet gewesen sein. Wenn er nicht verheiratet ist, dann fangen die Menschen an, Fragen zu stellen. Vielleicht ist er deswegen dorthin. Ja. Weil die Maori nicht die Frage. Er hatte gehofft, dass die Maori keine Fragen stellen. Das ist eine interessante Frage. Ist eine Homosexualität in ihm angedeutet? Weil könnte man durchaus so lesen. Könnte man so lesen, das stimmt, ja. Und gerade dieses nicht sexuell willens sein der Frau gegenüber? Und da auch, oder Sexualität, Sex mit der Frau nur als das zu behandeln, was die Gesellschaft von einem erwartet, das deutet ja auch so ein bisschen darauf hin, dass er eigentlich, ne, also es muss ja keine Erektion, wie heißt es, Dysfunktion, erektionale Dysfunktion sein. Eine erektile Dysfunktion. Schlappschwanz. Entschuldigung. es kann ja auch einfach sein, dass er sich nicht sexuell angezogen fühlt von Frauen. Ja, absolut. Und dann ist es natürlich irgendwie so mit der Erwartung der Gesellschaft und so weiter irgendwie so ein traumatisches Ding geworden oder so. Wäre ganz spannend, weil in Power of the Dog wird ja auch erzählt, Jane Campion auch so eine ähnliche Geschichte von einem Mann, der versucht diesen Klischees zu entsprechen. Ah, okay. Und unter der Oberfläche schafft er es nicht. Also in dem Fall im Cowboy-Szenario, aber auch so jemand, der diese ganzen Männlichkeitsbilder aufgesogen hat und diese Männlichkeitsbilder ja fast schon überkompensiert, um damit zu verdecken, dass er halt eigentlich Charaktereigenschaften hat, die denen überhaupt nicht entsprechen und ganz konkret auch homosexuell ist. Oh, spannend. Dann muss ich den Film auf jeden Fall mal gucken. Oh mein Gott, Plur, was ist das für eine Musik? Was war das? Wo sind wir? Oh mein Gott, ich glaube... Oh nein, wir sind in einer Self-Promo. Oh nein, shit, ganz schnell, damit wir zurückfinden. Ihr da draußen, es gibt wahnsinnig viele Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Und wir brauchen Unterstützung, glaubt uns. Ja, wenn ihr uns ein bisschen Trinkgeld dalassen wollt, macht das doch bitte über buymeacoffee.com/mussmansehen. Den Link findet ihr auch in der Episodenbeschreibung. Da könnt ihr uns gerne ein paar Euro geben, gerne auch gleich monatlich einstellen, nicht wahr? Denn Kosten haben wir genug. Wenn ihr uns mit Geld zwingen wollt, einen bestimmten Film zu besprechen, ist das eure Chance. Das könnt ihr nämlich über dieses Formular auch machen. Oder ihr schickt uns einfach so einen Film vorschlagt, ohne Geld. Und Feedback gerne an johannes@mussmansehen.de und florian@mussmansehen.de. Außerdem freuen wir uns natürlich über jedes Abonnement, egal ob bei Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, whatever. Was uns total helfen würde, ist, wenn ihr uns so 5 Sterne oder Herzchen oder sonst irgend, was auch immer euer Podcatcher anbietet, gebt und am besten auch noch gleich eine Review dazu schreiben. Ah, super. Fehlt noch irgendwas? Nee, ich glaube, wir haben alles, wa? Okay, dann ganz schnell zurück in die Episode. Yes! Naja, lass uns mal rübergehen zu unserem Nachbarn. Zu George. George, der irgendwie OG kulturelle Aneignung. was ist da los? Ich befürchte ein bisschen. Also kulturelle Aneignung interessiert den Film nicht. Und schlimmer noch, er will uns erzählen, dass George der bessere Mensch ist, weil er besser mit den Wilden, mit den edlen Wilden klarkommt. Oh. Und dann haben wir auch so eine Vermengung von, der Film thematisiert natürlich auch diesen kolonialen Rassismus. Ja, total. Aber der Film hat auch voll die Stereotype an Bord. So, ne? Drin, oh. Am schlimmsten fand ich tatsächlich einfach die Szene mit Blaubart, ne? Die Theaterszene. Die Theaterszene. Ja. Kommen wir zum schlimmen Elefanten im Raum. Wo wir alle davor sitzen und denken, what the fuck? Kurze Situationsbeschreibung. Die Kolonialherren da haben irgendeine Art von Vorführung. Wir sehen ganz wenig von den anderen, ne? Von den anderen westlichen Einwanderern, die dort ihre... Wir sehen, dass es sehr viele gibt offensichtlich, wenn dann alle da versammelt sind. Die sind da versammelt, aus der Gegend zusammengekommen, um da diese Theatervorführung zu machen mit den Kindern und dann irgendwie so ein Schattenspiel entsteht. Eine wirklich gute Inszenierung von Blauwart. Sie haben sich wirklich Mühe gegeben. Sie haben diese Leinwand, wo die Frauen ihre Köpfe durchstecken und auch mit Blut, sodass man die abgetrennten Köpfe an der Wand sieht. Dann haben sie ein Schattenspiel aufgebaut. Sie haben vorher geübt, wie sie es machen, dass es aussieht, als würde die Axt den Finger abhauen. Also es ist echt elaboriert, muss man sagen. Und die Maori sitzen in der Vorstellung tatsächlich auch mit drin und werden dann so erzählt, dass die glauben, dass das, auch was da auf der Bühne passiert, gerade mit dem Schattenspiel, echt ist. Und man fragt sich, Alter, was ist denn das für ein Menschenbild? Der hat überhaupt nichts mit Kultur zu tun oder nicht, welche Kultur auch immer du groß geworden bist. Jedes Kind, das noch nichts von der Kultur mitbekommen hat, weiß instinktiv, wenn es in einer Theatervorstellung sitzt, dass es eine Theatervorstellung ist. Warum will man das Maori nicht zugestehen? Was ist da los? Ja. Was ist das für ein scheiß Menschenbild? Vor allem, weil die Maori vorher auch gezeigt werden, wie sie auch sehr viele Sachen von den Kolonialherren schon übernommen haben. Ja. Ne? Die tragen Kleidung, die offensichtlich aus England importiert wurde oder aus Schottland und reden mit denen und teilweise können sie zumindest so Fetzen Englisch und so. Ja. Aber die Maori dienen hier als Bild des Wilden und vor allem des edlen Wilden. Also es gibt natürlich eine Sympathisierung des Films total, mit den ja. Maori, aber ja. es ist krasser Exotismus. Total. Oh. Also in anderen Szenen ist es nicht ganz so schlimm. Ein bisschen auch hier und da, wo man dann denkt, wenn sie so halbnackt naturverbunden rumtanzen, ne? Und wir haben diese Momente, wo sie alle glücklich sind und sie haben die Natur aufgesogen und Nein, aber das Schlimmste ist wirklich diese Theatervorstellung, wo man wirklich merkt, okay, also das ist das Kind dieses Geistes, also das Geisteskind. Wie nennt man das? Keine Ahnung. Du weißt schon, daher kommt's. Das soll's also sein. Das sind die Maori für euch, lieber Film. Ja. Fuck, scheiße, das tut mir leid. Und es bleibt auch auf dieser Stufe, ne? Dieser Film hat keinerlei Interesse dran, irgendwie tiefer einzusteigen in das Verhältnis der Maori zu den Kolonialherren, aus der Perspektive der Maori. Er hat keinerlei Interesse dran zu gucken, wie kommen die damit überhaupt klar, wie leben die da gerade oder so. Es ist null da, die Maori bleiben zum einen die Diener und zum zweiten die Statisten. Ja. Wobei der Film nicht sagen will, dass das geil ist, ne? Was da passiert. Also es ist nicht so, dass der Film sagt, ja, Kolonialisierung, super Ding, macht weiter so oder sowas. Also dass die Absicht dahinter von Jane Campion ist sicherlich gut gewesen, so. Aber die Darstellung, nein, tust nicht, warum? Naja, vor allem, weil sie halt auch so als Stichwortgeber dienen, ne? Sie sind vor allem da, damit wir sehen, dass George anders ist als Alistair. Weil George sich für die Leidenschaft der Frau interessiert und für das, was sie zu sagen hat über das Piano. Genau, und weil er sich tätowiert hat mit diesen, weil er mit Maori im Einklang lebt, weil er die Natur verstanden hat, weil er irgendwie ein anderer Mensch ist. Er lebt auch im Gegensatz zu den Kolonialherren, die wirklich, das war total krass, als ich das gesehen habe jetzt nochmal, da gibt's dann diese Bilder kurz bevor sie das Foto machen, wo sie mit den Bediensteten redet und so weiter. Und du denkst, hä, ist sie wieder zurück in Schottland? Weil Alistair hat sich wirklich so ein richtig klassisches Haus eingerichtet, total. Das einfach aussieht, als wären sie in England, während George so lebt, wie man es eigentlich erwarten würde, in dieser Wildnis, eine relativ einfache Hütte ohne großen Brimborium. Jetzt hast du zweimal George gesagt, welcher wohnt wo? Also Alistair hat sich als mit Haus eingerichtet. Genau, und George nicht. In dieser einfachen genau. Hütte. Ja. Und George interessiert sich für die Leidenschaft der Frau und für das Piano. Und er ist ein künstlerisch interessierter Mensch. Er lässt das Piano sogar stimmen. Ja. Flora ist ganz außer sich. Das Piano ist gestimmt, Mama. Yes. Dieser Typ ist toll. Dieser Typ will Kunst. Nein, er will ficken. Das will er. Und das ist mir kann der Film noch so viel Romantik um die Ohren hauen. Der will sie flachlegen. Er will an ihr rumfummeln, während sie am Piano spielt. Ja, genau. Oh, es ist so krass, wenn man denkt, naja, also was willst du jetzt erzählen? Willst du jetzt erzählen, dass er irgendwie interessiert an ihr ist? Dann mach das nicht. Oder willst du erzählen, dass er einfach nur flachlegen will? Dann straightforward erzähl's halt. Ja. Aber was ist das denn? Und dann lässt du ihn sagen, ich kann mit eurer Schrift da nichts anfangen, ich kann nicht lesen. Und man versucht damit so ein bisschen so diesen Spin zu machen, ne? Er kann die moderne Schrift nicht lesen, aber er kann sie lesen. Ja. Er kann sie verstehen. Und völliger Quatsch. Bullshit! Richtig schlimmer das Bullshit. Wichtigste von George sehen wir relativ früh, nämlich seinen Pimmel. Wenn er den voll in die Kamera hält. Übrigens, nichts gegen Harvey Keitel und auch nichts gegen seinen Penis. Harvey Keitel ist ein fantastischer Schauspieler. Ein OG, New Hollywood-Darsteller. Ja, ja, ja. Ganz, ganz viele große Rollen Harvey Keitel. Also immer, eigentlich ist jeder Film mit ihm sehenswert. Ja. Und auch hier spielt er wirklich gut. Er will sie flachlegen. Ja. Er will sie ficken. Ja. Und das ganze Primborium um das Piano, dass es so romantisch für ihn ist, wenn sie Piano spielt, wenn er dann an ihr rumfummeln kann, das ist alles Quatsch. Ne? Ja, ich meine, vielleicht hat er noch einen Fetisch. Ja. Und es ist vielleicht, ich kann ihm ja auch abnehmen, dass er die Musik total toll findet. Und die Kombination gibt es ja durchaus, ne, wenn man sowas. Es gibt ja auch das Phänomen, dass wenn man große Kunst anschaut und man ein Faible dafür hat, dass es Leute gibt, die dann in eine Art Ekstase hinübergehen. Du bist das, der vor kurzem wegen Masturbation aus dem Museum rausgeschmissen wurde. Ich habe den Artikel in der Zeitung gelesen. Die aber Beschreibung sie haben nicht von mein Gesicht fotografiert. Nein, aber ich habe die Beschreibung gelesen. Und dachte so, Moment. Deswegen hast du die Aufzeichnung abgesagt. Der Mona Lisa ist großartig. Okay, nein. Versuchen wir das mal ohne Polemik, George. Aber es ist echt schwierig, ne? Es George, ist echt schwierig. Er ist so rapey. Ja, er ist so creepy. Ja, also vielleicht ist es auch das, was einen einfach so sehr gegen ihn aufbringt, weil er eben so rapey ist und man dann überhaupt nichts mehr glaubt an Edelmut oder sonst irgendwas. Weil man die ganze Zeit denkt, Alter, entweder du guckst, dass es ein ordentliches Zusammentreffen gibt und ihr euch ordentlich aneinander annähert, nutzt dieses scheiß Klavier nicht aus, um sie, an sie ranzukommen, sondern führ sie aus oder was auch immer, redet über Musik oder sowas, auch wenn sie nicht antwortet in der Form, aber es gibt ja durchaus Kommunikationsmöglichkeiten. Ja. Was soll das? Nee. Ja, es ist halt auch wirklich, es wirkt dann so, als ob er wirklich gar kein Interesse an diesem Klavier hätte, ne? Ja, also das ist ja das Blöde und das ist das Traurige an der Inszenierung, weil eigentlich die Inszenierung das ja hergibt und auch dieses Setup das hergibt. Ne? Sie stellt die Situation her, dass er das Klavier kauft, damit sie immer wieder kommt. Aber was dann an Szenen kommt, ist halt nichts mehr mit dem Klavier, hat nichts mehr damit zu tun. Und das ist halt das Traurige. Warum lässt man dann plötzlich die Leidenschaft komplett den Bach runtergehen? Ja. Naja, es ist vor allem auch, also am Anfang wird es ja auch so inszeniert, dass es, also seine Leidenschaft für sie wird zu sehr romantisiert. Aber am Anfang ist sie widersetzt sich dem ja auch und sie verhandelt dann ja auch. Sie verhandelt ja auch ziemlich kalt und dann diskutieren sie darüber und sie sagt, okay, also wir haben hier eine Prostitutionsszene und sie Zwangsprostitutionsszene, er spielt seine Macht aus und so weiter, aber sie verhandeln, ne? Sie sagt nicht nur die schwarzen Tasten und sie macht auch teilweise die Ansagen, wie viele Tasten jetzt für diese Handlung genommen werden. Und ich muss sagen, dass die Szenen, wie sie das verhandelt, für mich noch mehr unterstreicht, dass sie das nicht zum ersten Mal macht. Oh, ja. Dass ich echt das Gefühl habe, oh, die ist dummerweise schon Profi in sowas. Die weiß schon, wie sie es machen muss, damit sie möglichst wenig machen muss. Ja, das könnte durchaus sein. Und das unterstreicht nochmal eben, warum sie schweigt die ganze Zeit, warum sie so auf Berührung reagiert, wie sie drauf ist, mit welcher Kälte sie durchs Leben läuft und so weiter. Ja. Das ist einfach echt hart. Und umso schlimmer ist es halt dann, wenn sie darauf eingeht und dann am Ende sagt, ja, ich lieb dich. Wirklich. Oh, Hilfe. Es gibt diesen einen starken Moment von ihr in dieser ganzen Rape-Geschichte, wo, wenn er unter ihrem Rock ist und anfängt so immer sich weiter nach oben zu tasten und sie plötzlich anfängt, was anderes zu spielen. Ne? Sie spielt diese sehr getragene Melodie, diese romantische Melodie und es wird ihr offensichtlich zu viel und da gibt es diesen starken Moment, wo sie zeigt, dass es zu viel ist, indem sie komplett anfängt, was anderes zu spielen. Ja, und, was sie sehr gut macht. Toll inszeniert. Eine starke Szene auf jeden Fall. Aber ja, wie du sagst, es entwickelt sich halt alles in diese eine Richtung. Wir haben diese Rapey-Szenen und die auch immer weitergehen. Ne? Sie soll sich zuerst zur Halbnackt machen, dann soll sie sich nackt mit ihm aufs Bett legen und so weiter und dazwischen immer wieder diese Verhandlungen und das nimmt einen großen Teil dieses Films ein. Ja. Und dann gibt es so viele Möglichkeiten, in welche Richtung dieser Film gehen könnte und der Film entscheidet sich dazu, dass wenn sie schließlich das Klavier komplett zurückgekriegt hat und wenn sie auch wenn sie sein Herz gebrochen hat, weil sie während dieser Theatervorführung mit ihrem Mann Hand gehalten hat, demonstrativ, nach diesem ganzen Zeug geht sie nochmal zu ihm und offensichtlich war dieses ganze Vergewaltigungsding sehr erfolgreich dabei, sie in ihn verliebt zu machen. Es ist der Moment, wo ich dem Film nicht mehr vertraue, wo ich den Film auch nicht mehr gucken will, wo ich nicht mehr wissen will, was hast du denn zu sagen über solche Sachen, weil das, was du jetzt gerade zu sagen hast, will ich nicht sehen. Ja, und es ist halt wirklich das typische Hollywood-Motiv. Ja? Es ist Baby, it's cold outside. Ja. Es ist, ich bedränge dich so lange, bis du ja sagst. Und es ist natürlich nochmal eins drüber, die 50er, 60er, 70er Jahren waren meistens dann nicht diese krassen Rapists, aber es ist von der Intention dasselbe. Vielleicht ist es sogar ehrlicher als diese Filme, weil es ehrlicher zeigt, was hier stattfindet, wenn dieses Bedrängen gemacht wird, bis die Frau irgendwann nachgibt. Ja. Ja, über Baby, it's cold outside müssen wir mal ein anderes Mal reden, weil das nochmal eine andere Komponente hat auch. Und die Filme damals das Ganze noch ein bisschen mehr versteckt haben in so Playfulness, ne? Was dieser Film eben nicht macht, das stimmt, da hast du recht, der ist noch ein bisschen direkter und klarer damit. Aber ich verstehe dann Jane Campion nicht, weil warum, dann bereitet sie ja den Twist auch nicht vor, ne? Nee. Sondern sagt ganz knallhart, nein, die will das nicht. Und die sagt auch, dass sie das nicht will, mehr oder weniger. Und plötzlich will sie es doch. Und ich verstehe es nicht, wo es herkommt und was das soll und was mir das sagen soll. Ne? Ist das dieser furchtbare Hollywood-Botschaft oder was will der Film dann später? Und dann kommen wir auf Ende hinaus. Ja. Und das ist interessant. Und da würde ich gerne einmal drüber reden, ob das Ende in einer anderen Form vielleicht den Film wieder umgedreht hätte. Ja. Wir haben hier eine 19. Also was sie will, ist, sie erzählt eine traditionelle Liebesgeschichte 19. Jahrhundert in diesem Background, wie wir sie in den 80ern und auch vor allem in den 90ern wirklich oft haben. Mhm. Und das ist diese Oscar-Formel, ne? Es ist letzten Endes ist Romantik sehr wesentlich da und wir haben diese patriarchalischen Strukturen, wir schauen die auch durchaus kritisch und wir wollen auch irgendwie erzählen, dass eine Frau sich selbstbewusst wird und sich gegen den gesellschaftlichen Konventionsweg entscheidet, nämlich nicht bei ihrem Mann zu bleiben, sondern sich auf die Affäre einzulassen und sich auf die Romantik einzulassen. Das Problem dabei ist aber halt, dass das Ganze, was dahin führt, Vergewaltigung ist und sexueller Machtmissbrauch. Ja. Und da kommt der Film nicht drum herum. Das ist einfach so. Das ist das, was in der Mitte stattfindet. Ja. Und es gäbe sehr viele Möglichkeiten, entweder die Romantik so zu erzählen, dass sie nicht daraus erwächst. Ja. Oder zu erzählen, dass daraus keine Romantik erwächst. Ganz genau. Aber als Publikum im 21. Jahrhundert ist diese Kombi schwierig. Schwierig. Okay, was passiert, wenn der Film damit endet, dass Ada tatsächlich ertrinkt? Furchtbar lame. Bin ich überhaupt kein Fan davon, weil das ist richtig schlimm. Weil das ist die ganz, ganz, ganz schlimme Opfergeschichte und das ist so plump. Und würde aber das da zum Beispiel in einer anderen Art der Interpretation also die Möglichkeit geben. Damit wird der Film nicht besser, aber dieses Ganze hier, dieses ich erzähle tatsächlich eine Romanze, könnte damit entschärft werden, weil das bedeutet, dass sie unter Umständen, also wenn, gesetzt den Fall, wir haben keinen Epilog mehr, in dem sie überlebt hat, und sagt, ja, und dann bin ich mit George da in den Westen gezogen und wir hatten ein tolles Leben und ich habe sprechen gelernt. Herzlichen Glückwunsch. Sondern damit endet, dass sie tatsächlich ertrinkt, weil sie selbst gewählt den Fuß in die Schlinge setzt, das Piano wird ins Meer geworfen, sie wird hinterhergezogen und ertrinkt wirklich im Meer. Könnte die Interpretation aufmachen, dass alles das, was sie George gegenüber macht, nur ein Ticket raus ist? Ein Ticket in den Tod? Ja. Jane Campion wollte es ja so enden lassen. Ne? Sie hat revealed, dass das eigentlich genau ihre Absicht war und dass sie sich auch im Nachhinein so ein bisschen ärgert, dass sie das so gemacht hat. Ja, genau. Das ist vielleicht dann auch der Einfluss von Jane Chapman? Vielleicht von Jane Chapman, genau. Ich hatte irgendwo gelesen, dass es mit Testvorführungen zu tun hatte, aber das stimmt nicht. Ich habe extra nochmal komplett Recherche angeworfen, um zu gucken, ob das an Testvorführungen hing. Aber es stimmt nicht. Es gab diese Testvorführungen. Ich finde Hollywood, und ich glaube, es ist nicht das mutigere Ende. Ich finde, Hollywood hätte diesen Film auch so enden lassen können. Es würde nicht wehtun, es würde ihm nicht die Oscar-Möglichkeiten berauben. Und es ist so ein schönes, tragisches, romantisch-tragisches Ende, wo der Weg raus der Selbstmord ist. Und ich find's klischeehafter als das, was im Film passiert. Ich bin auch kein riesiger Fan von diesem Ende im Film. Ja. Aber ich glaube nicht, dass dieses Originalende, ich habe gerade ganz Füßchen mit den Fingern gemacht, dass das das bessere Ende ist. Ich glaube, es ist sogar in bestimmten Punkten das schwächere Ende, weil diese Tragik, die suizidale Tragik als Ausweg auch so ein Klischee ist. Ja, natürlich ist es das, bleibt es das, aber für mich emotional doch stärker, muss ich sagen. Es macht das Ganze nicht zu einem richtig, richtig, richtig krassen Meisterwerk, aber es würde wenigstens die Möglichkeit eröffnen, dass sie jetzt nicht die romantische, große romantischen Gefühle für George entwickelt hat. Das macht überhaupt keinen Sinn, dass sie diese romantischen Gefühle für George entwickelt. Ja, warum nicht? Weil er sie so toll angefasst hat, während sie es nicht wollte? Ja, eben nicht. Und deswegen, aber der Film erzählt das ja. Warum? Es gibt auch wirklich keinen Moment, wo erzählt wird, dass George irgendwas tut in seinem Verhalten, außer er zu sein. Dass sie dazu bringt, dass sie ihn irgendwie attraktiv oder liebenswert finden die könnte. Grundsätzliche Interpretation ist ja, dass er derjenige ist, der sich für ihre Leidenschaft interessiert. Ja, aber er interessiert sich nicht für ihre Leidenschaft. Das wird auch nicht erzählt. Er lässt das Piano von jemand anderem stimmen. Ja. Und er selbst, er hat doch gar kein Interesse an dem Piano. Er nimmt nicht einmal Pianostunden. Nee, er da hat gibt das ihm Interesse an eine ihr. Pianostunde. Ja, genau. Gib ihm wenigstens sowas. Oder, ja. Ja, ich, also... Ich find's zu flach, wenn sie am Schluss stirbt. Ich bin auch nicht glücklich mit dem Ende des Films. Man hat so das Gefühl, der Film wirkt jetzt so, als ob sie gesagt hätte, oh, das sind zwei schöne Enden, das Selbstmordende und das nach England Fliehende. Ach, ich nehme einfach beide. Ja, ja, genau. Vor allem dann noch im Off-Text am Schluss, dass sie sagt, und dann stelle ich mir vor, wie ich am Boden des Meeres bin. Das ist fast so ein Fick dich, liebes Studio. Ihr wolltet das andere Ende nehmen, aber jetzt sage ich nochmal, darf die Frau nochmal sagen, und das ist, wie ich mir das Ende vorstelle, und das ist das viel bessere Ende. Das ist mein Ende. Und so soll es sein. Ich habe das Gefühl, sie hat einfach beide Enden genommen am Schluss, weil sie beide Enden gut fand. Und ich finde beide Enden nicht sonderlich gut. Was ist denn das Ende, was man sich vorstellen kann? Ich weiß nicht, ich will nicht Filme reparieren. Nee. Das Ende, was der müsste die Geschichte einfach von Anfang an ein bisschen anders erzählt sein. Aber natürlich wär's spannender, wenn es irgendwie mehr einen Moment von Empowerment gibt. Aber das soll jetzt auch, könnte auch schnell flach werden. Ich weiß es nicht. Ich finde auch, das Ende ist nicht sonderlich gut. Und es gibt Momente auf dem Weg dorthin, die nicht gut sind. Wir sind jetzt aber so, okay, wir waren bei den Personen, waren wir nicht so kritisch gegenüber dem Film. Aber vor allem bei der Beziehung zwischen George und Ada, das ist irgendwie verkackt, ne? Ja, das ist irgendwie verkackt. Und die Darstellung der Maori ist verkackt. Das sind die großen beiden Kritikpunkte, die ich an dem Film habe. Ansonsten muss ich nämlich sagen, Schauspieler hervorragend. Absolut. Alles bis nach unten. Schauspieler. Ganz viele. Auch diese, die Dienstmädchen, die ja so kleine Rollen haben. Ja. Die eine, die offensichtlich in George verliebt ist, die dann anfängt zu weinen, wenn es heißt, dass er losgeht, und die andere sagt zu ihr so, Schluss, Schluss, Schluss. Schluss. Und ich kann meinen Blick nicht von ihrer Warze oder von ihrer Mutter mal ab, wenn das wirklich sehr dominant in ihrem Gesicht hängt. Ja. Die sind toll gespielt auch, sind kleine Statisten, Nebenrollen, super gespielt. Absolut, ja. Die Bilder, Kamera, Stuart Treiber, den habe ich jetzt garantiert falsch ausgesprochen, der auch mit Jane Campion viel zusammengearbeitet hat und ansonsten tatsächlich nicht so krasse Sachen gemacht hat, sondern romantische Komödien wie Bridget Jones und Die Braut, die sich nicht traut, macht ja eine wirklich gute Kamera, ne? Ja. Also das sind auch Sachen, die auf der Habenseite sind. Gerade der Einstieg, muss ich sagen, am dieses Strandbild. Meer, dieses Strandbild ist der absolute Hammer. Ich würde mir jederzeit jeden Frame an die Wand hängen wollen. Total gut. Ja. Die Gewalt dieser Wellen, weißt du, das interessiert mich total. Ich finde es total wahnsinnig spannend. Und dann, wie sie da ja im Grunde einen Tag wartet, bis sie abgeholt wird. Ja. Vom verspäteten Ehemann, was schon einiges sagt, muss man mal sagen. Naja, ich glaube nicht, dass man gut Zeit, wenn, wie sie so durch die Tour gehen, aber dann soll er wenigstens zwei Wochen zu früh da sein. Fair enough. Ne? Jedenfalls wartet sie da einen Tag und das Bild ist einfach großartig, wie sie da einfach auf dem Strand allein. Dann genau. So diese Enge und haben wir auch diese Wärme. Ja. Ich find's cool, diese Mischung aus diesen weiten, verlorenen Bildern, zum Beispiel am Strand, auch ganz einsam mit dem Klavier, und diesen sehr engen, kammerspielartigen Bildern, egal ob das bei Alistair oder bei George zu Hause ist, wenn man so das Gefühl, dieses Gefühl des Eingesperrtseins hat. Ja. Das ist eine schöne Mischung. Dann auch diese Mischung aus dem exotischen, fremdartigen Dschungel. Ja. Diese wirklich feindselige Welt, die man nicht so 100% versteht. Und dann dem ganz klassischen viktorianischen englischen Stil. Ja. Das ist schon ziemlich gut gemacht. Das ist wirklich eine gute, also rein grafisch einfach auch eine tolle, tolle Sache. Kostüme und Ausstattung genauso. Ne? Super, super, alles super total gemacht. Geil. Total, ja, absolut. Und das Wort Blackdrop ist mir das erste Mal untergekommen bei der Recherche. Blackdrop? Blackdrop. Die Maori haben, also einer der Typen, die da mitgespielt haben, hat gesagt, er hat es total genossen, diese Dreharbeiten. Aber er hat in jeder Sekunde festgestellt, dass sie im Grunde nur ein Blackdrop, also ein Backdrop schwarzer, indigener Völker sind. Ja. Und er hat so vollkommen recht. Ich finde, Blackdrop ist so ein guter Begriff für das, was hier passiert. Ja, es ist so traurig, dass es diesen Begriff geben muss. Meine Güte. Das war jetzt total out of context hier, weil wir gerade woanders waren, aber das ist, in meinen Recherchen ist es gerade hier so aufgeploppt und ich dachte, ich muss es mal einbringen. Ja, nee, genau das ist, sie haben diese exotistischen Einsprengsel. Ja, total. Und man hat das Gefühl, es gibt immer Möglichkeiten, wo Perspektive der Maori mehr gezeigt werden könnte, weil die Maori haben Szenen, ne? Es gibt Szenen, wo sie mit Alistair verhandeln, es gibt Szenen, wo sie mit George familiär zusammen sind, aber sie werden grundsätzlich dargestellt aus der Perspektive von einem der beiden weißen Protagonisten. Und es ist schade, weil zumindest, es wird ja auch einiges in ihrer Muttersprache geredet, was wir nicht verstehen, was auch einfach nicht übersetzt wird, wo wir das Gefühl haben, Da, die haben eine Haltung dazu. Ja, die sehen genau. Dinge, die geschehen, und gibt uns doch ein bisschen mehr davon. Ja, warum nicht? Gibt ihnen damit auch ein bisschen mehr Raum. Wenn der Film sowieso wechselt zwischen den Perspektiven, warum nicht mal die Perspektive der Maori einfach? Auch? Genau. Und es muss ja nicht komplett umgeschrieben werden, aber es ist so ein bisschen eine verpasste Chance, gerade weil sie Momente haben, wo man denkt, oh, jetzt könnten sie präsenter sein. Ist das in den 90ern etwas, was, wo wir einfach sagen, okay, Jane Campion würde den Film heute anders machen? Jane Campion würde den Film mit Sicherheit heute anders machen. Und also bedeutet sozusagen, wir müssen so ein kleines bisschen das abziehen. Klar, ne? 90er Jahre, das ist, halt das, so. Ist ja, das, natürlich. Das ist die Zeit, so ist das dargestellt. Es ist die Zeit. Ich müsste jetzt auch lange suchen, um passendes Gegenbeispiel zu haben. Hm. Was das Nächste betrifft, da bist du eigentlich unser Experte. Wie findest du denn die Gebärdensprache, die sie benutzt? Auch interessant. Die Gebärdensprache haben sie ja zusammengesetzt aus mehreren Gebärdensprachen, die so, also britische Gebärdensprache habe ich ganz viel gesehen tatsächlich. Ich kann ein bisschen deutsche Gebärdensprache, deswegen sagst du jetzt, dass ich so ein bisschen der Experte, das stimmt natürlich nicht. Johannes macht relativ viel in der Gebärdenkultur, und zwar nicht selbst gebärdend, sondern als Kamera. Als Kameramann einfach, genau, und Filmemacher. Also ich habe sehr häufig Menschen vor der Kamera, die Gebärdensprache sprechen. Und es reicht bei mir sozusagen gerade so, um Kommunikation aufrechtzuerhalten über Kameraeinstellungen hier. Und wie ging es dir heute? Ach so, ja, okay. Kannst du das kurz buchstabieren? Okay, jetzt habe ich es verstanden. So ein bisschen in diese Richtung. Und britische Gebärdensprache ist relativ schnell zu erkennen, weil sie viel, viel an den Fingern ausmachen. Der zweite Finger, der vierte Finger, zurück zum ersten und so weiter, bedeutet relativ viel in diese Richtung. Ich glaube, amerikanische ist mit ein bisschen dabei, oder ich weiß es nicht genau. Es sind mehrere Gebärdensprachen zusammengemischt, und dann haben sie noch eigene Gebärden erfunden. Ja. Was sehr authentisch macht das Ganze, weil Hausgebärden bzw. eigene Gebärden einer Familie sehr, das alles immer bestimmen. Eine Familie hat quasi ihre eigene Gebärdensprache oft zu dem, was es so an Gebärdensprache national gibt. Also jetzt in Deutschland deutsche Gebärdensprache. Dann kommst du aber immer wieder regionale Unterschiede, Dialekte, und dann in den Familien selbst, wo Gebärden einfach erfunden werden für bestimmte Sachen, die immer wieder auftauchen. Und so ist das bei den beiden halt auch, ne? Ja, also es macht ja auch Sinn, ne? Wir haben hier eine Frau im 19. Jahrhundert, die jetzt nicht auf eine Gebärdensprachschule gegangen ist, genau. Sondern die gezwungen war, quasi ihre eigene Art der Kommunikation zu finden. Vor allem, weil Gebärdensprache ja auch damals überhaupt nicht als Sprache anerkannt war. Das ist ja erst 2001 passiert, dass da wirklich... Krass. Ja, total krass. Voll düster. Richtig düster. Dass Gebärdensprache als Sprache anerkannt wird und dass man sagt, okay, das ist eine vollwertige Kommunikationsform. Und damals war das einfach noch viel vereinzelter, dass jeder seine eigenen Sachen zusammengeklöppelt hat, und Hauptsache die Kommunikation funktioniert irgendwie. Und insofern ist die Gebärdensprache für mich aus dem Background anzuschauen sehr, sehr authentisch für die Zeit. Ja. Darlene Whitman ist die Frau, die dafür verantwortlich ist. Die hat zusammen mit Holly Hunter trainiert. Mhm. Und Darlene Whitman selbst ist eine Gebärdensprachlehrerin, die für amerikanische Gebärdensprache. Okay. Und die hat sich offensichtlich mit Holly Hunter wochenlang zusammengesetzt. Mm, Und sie haben wirklich versucht, so diese Sprache zu entwickeln, die irgendwie passt. Ja. Und Lynn Whitman selbst sagt, es war total spannend, es war total cool, wirklich eine eigene Sprache zu entwickeln und zu schauen, was irgendwie funktioniert. Und es ist ziemlich traurig, dass die Sprache nie wieder benutzt werden wird. Ja. Und sie hat sie ja dann Anna Paquin beigebracht, sozusagen. Ja. Wobei beigebracht natürlich auch ein sehr großer Begriff ist. Für die Dreharbeiten entsprechend das, was man so braucht, und vielleicht noch ein bisschen was mehr. Aber es ist schon toll. Es ist auch ein sehr, stelle ich mir vor, für Schauspieler, die miteinander Mutter-Tochter-Beziehung spielen sollen, ein Bonding-Moment. Ne? Ja. So eine eigene Sprache zusammen zu haben, muss toll sein. Ja. Einfach auch für Schauspieler unter sich. Ja, absolut. Ja. Und das ist auch, also... bei den Golden Globes, glaube ich, bei einem Award hat Holly Hunter nochmal extra Darlene Whitman gedankt dafür. Mm, yeah. Und es macht auch so wenig Szenen, das sind, in denen wir wirklich sie zusammen mit Flora gebärden sehen. Yeah. Diese Momente, wo Ada mit Flora zusammen gebärdet, haben eine eigene Stärke. Also eine besondere Stärke haben die, wo sie wirklich zu zweit sind und man merkt, dass sie größer kommunizieren und sich mehr unterhalten und auch offensichtlich anscheinend intimer unterhalten. Wir wissen teilweise nicht, was sie reden. Ja. Aber es sind auch besondere Momente, wenn Flora für Ada übersetzt, zum Beispiel, wenn sie zu diesem Typen, der sie an den Strand gebracht hat, sagt, wir gehen nicht mehr in ein stinkendes Pub. Oder wenn sie sagt, das Piano muss mitkommen und dann auch wirklich drauf insistiert. Und dann haben wir immer diese Momente, wo es einfach diese Kommunikation gibt und wo sie diese Brücke ist. Mhm. Und es sind einfach starke Momente, die auch nicht nur den Charakter von Ada eine Stärke geben, sondern auch dem Charakter von Flora, die einzige, die ihre Sprache verstehen kann. Ja. Es gibt eine Novelization der ganzen Sache, ne? Mhm. Also es wurde ein Buch dann geschrieben, also als Buchform einfach. Und da wird natürlich mehrere Infos werden dazugepackt. Ja. Ich glaube, am Ende der Novelization lebt sie zusammen mit ihrer erwachsenen Tochter und den Kindern dieser Tochter. Okay. Ob der Typ dann noch da ist, weiß ich nicht genau. Aber es scheint so, dass die Beziehung, die beiden einfach so eng bleibt, dass sie zusammen wohnen bleiben. Und dass das, obwohl das auch in der Zeit war das ja auch üblich, dass man generationenübergreifend zusammengeblieben ist. Ist auch total denkbar, dass auch wenn es eine schwierige Beziehung ist und teilweise eng und man hat teilweise das Gefühl, dass Adas Beziehung zum Piano enger ist als zu Flora, es ist trotzdem intensive Beziehung. Einfach, weil sie auch beide aufeinander angewiesen sind. Flora natürlich ein bisschen unfreiwilliger als Ada. Ja. Aber ja. Die Beziehung der beiden ist ein Herzstück im Film, aber ein ambivalentes Herzstück, ne? Ja. Weil es ist halt auch vieles in dieser Beziehung, was mindestens ein bisschen toxisch wirkt. Ja, total. Aber auch einfach aus der Sache heraus. Also nicht nur, weil die Mutter einfach auch tatsächlich sehr schwer teilweise damit umgeht und was wir ja schon gesagt haben, ne, auf eine weirde Art und Weise ich-bezogen agiert. Ja. Aber natürlich bringt diese Situation und dieses aufeinander angewiesen sein, hat das einen gewissen toxischen Unterton, den du nicht los wirst, ne? Ja. Das ist halt einfach so. Das bringt die Situation mit. Oscar für Holly Hunter? Oscar für Anna Holly Paquin. Hunter? Holly Hunter hat da gewonnen? Nee, Anna Paquin hat gewonnen. Holly Hunter auch? Holly Hunter, Anna Paquin und das beste Drehbuch für Jane Campion. Der Film war insgesamt nominiert für 8 Oscars, 2, 4, 6, 8. Unter anderem auch die klassischen Kategorien bester Film, best Director, beste Kamera, bestes Kostümdesign, best Film Editing. Moment, jetzt muss ich einmal kurz gucken. Wenn wir schon dabei sind, dann wollen wir auch einmal kurz gucken, gegen wen er verloren hat. Er musste sich Schindlers Liste geschlagen gegen in den großen Kategorien. Also Schindlers Liste hat damals bester Film gewonnen, beste Regie. Ich dachte, Holly Hunter wäre in diesem Jahr noch für was anderes nominiert gewesen. Holly Hunter war für diesen Film nominiert. Und genau, aber sowohl Anna Paquin als auch Holly Hunter haben den Oscar absolut verdient. Ich glaube, wenn ich mir anschaue, die Liste der Filme in diesem Jahr, ich würde wahrscheinlich Schindlers Liste auch den Vorzug geben. Weiß ich gar nicht genau. Oder Piano. Schindlers Liste, auch ein Film, der bestimmt für eine spannende Diskussion sorgt, weil es natürlich auch so eine Art ist, wie Hollywood-Drama einen sehr schweren Stoff nimmt. Mm. Und also wirklich, ich meine, ey, ein Hollywood-Drama über die Shoah, das ist so krass. Ich finde, der Film hat in den letzten 10, 20 Jahren oft Shit abgekriegt, so von wegen, guck mal, was Hollywood, wie Hollywood so ein sentimentales Drama aus sowas Tragischem macht. Ja. Ich finde, Steven Spielberg hat das damals wirklich gut gemacht und es ist ein überraschend sensibler Film. Ich habe ihn nie gesehen. Shit. Okay. Da müssen wir demnächst irgendwann mal machen. Gehört zu den Filmen, wo man sagt, ja, und dann immer schön lächelt und nickt und sagt, klar habe ich den gesehen, ja. Oh, dann bin ich wirklich gespannt auf deine Meinung dazu, weil man sieht den heute natürlich mit anderen Augen als damals. Ja. Mich hat er sehr beeindruckt und ich finde, er ist auch besser als sein Ruf, weil er in den letzten Jahren, er wurde oft dafür kritisiert, auch damals schon, dass er halt das einfach so zu sentimental und aus so einer Geschichte wie der Shoah kann man nicht so einen sentimentalen Hollywood-Streifen machen. Mhm. Kritik, wo auch was dran ist, aber ich will gar nicht zu viel sagen. Lass uns den irgendwann mal demnächst machen. Ja, gerne, sehr, sehr, sehr gerne. Genau, aber Anna Paquin, es gibt diese wirklich schöne Szene, wo sie sich über den Award freut und komplett sprachlos ist und es ist geil, oder? Die wollte ich noch mal gucken, ich habe sie nicht gesehen. Ich weiß es leider gar nicht. Ich glaube, haben wir es hier? Kann man das laut machen? Achtung! Es Es ist ein so schöner Moment, weil es ein Oscar-Moment ist, der absolut echt ist. Und davon gibt es gar nicht so viele. Ja. Dass jemand wirklich sprachlos ist und wirklich krass. Sich einfach nur darüber freut, dass er diesen Award gewinnt. Oh. Anna Paquin, die danach noch ein, zwei gute Sachen gespielt hat. Die ja auch gut, sehr, sehr gut im Geschäft ist, oder? Ja, also, die gut im Geschäft ist, aber die für mich nicht mehr mit so krassen, coolen Charakterrollen aufgefallen ist. Also sie hat mit Emmy und die Wildgänse einer der schönsten Kinderfilme der 90er Jahre gedreht. Ja. Wirklich ein toller Film. Und dann hat sie aber zum Beispiel diese Serie True Blood gemacht, wo ich sie nicht sonderlich gut finde. Ja, und die Serie auch nicht sonderlich gut, weil das ist so eine Vampirgeschichte. Das ist so ein bisschen Twilight in sexy und badass und erwachsen. Ja, was eigentlich ganz cool klingt. Ja. Ich fand die sehr trashig. Okay. Naja, Anna Paquin hat übrigens tatsächlich auch den Film nicht wirklich gucken können als Kind. Also du hast da einen Film gedreht, du hast einen Oscar dafür bekommen und dann darfst du den Film nicht gucken. Weil sie zu jung war? Sie war zu jung und hat sie ihn irgendwann 2011 gesehen. Echt so spät? Wow. Ja. Dabei ist er ab 12. Also ich weiß nicht, ich finde, ein Zehnjähriger, die in so einem Film mitspielt, sollte den Film auch gucken dürfen. Jedenfalls hat sie 2011 irgendwann gesagt, ja, ich habe ihn gerade vor kurzem erst gesehen. Krass. Super krass. Ja, aber sie ist auch die zweitjüngste Gewinnerin des Oscars, ne? Genau. Was war davor? Jetzt kriege ich es nicht mehr ganz. Totem O'Neill, glaube ich. Ja, Totem O'Neill, stimmt. Ja. Und ansonsten hat der Film auch ordentlich Preise abgeräumt. Er hat beim Budget von 7 Millionen US-Dollar, was ein relativ niedriges Budget ist. Ja, muss man sagen. Für 140 das. Millionen Dollar Box-Office gemacht. Ja, sehr erfolgreicher Film. Einer der Filme, auf die sich zumindest im Jahr 1993, 94 anscheinend alle einigen konnten, sowohl die Kritik als auch das Publikum. Ja. Und es war so diese Vermählung von Arthouse-Drama und Mainstream und Hollywood und mit den richtigen sentimentalen Noten, und das ist unglaublich gut angekommen. Was auch wieder zeigt, dass das Thema, was wir jetzt damit haben, die ganzen Probleme, die wir damit haben, wirklich etwas sind, die über die Zeit dazugekommen sind, ne? Weil wir ein anderes Verständnis für Dinge haben, als es damals existierte. Wir sind das Problem. Nicht das 20. Jahrhundert. Wir sind das Problem. Nicht das der Kolonialismus oder so. Wir. Nein. Unsere Wahrnehmung. Wir können einfach nicht akzeptieren, dass unsere Vorfahren das viel lockerer gesehen haben. Genau. Liebe ist kompliziert. Was soll's? Vergewaltigung, darauf folgt halt Liebe. Das ist so. Das sowas. Wenn uns Hollywood passiert. Etwas beigebracht hat, dann was Nein, Ja bedeutet. Genau. Und zwar nicht bedeuten kann, sondern Nein bedeutet Ja. Wenn Auf eine Frau sagt, Fall. Nein, nie im Leben, heißt das Ja auf jeden Fall. Ende des Films hast du mich. Du kümmere dich einfach nur drum. Du musst es einfach nur hart genug wollen, dann mache ich das auch. Und dann am Ende werden alle glücklich. Und damit zu unserer Top 3. Unsere Top 3. Unsere Top 3. Ich habe als Top 3 verkackte Enden, weil mich das Ende so genervt hat. Das Piano endet ganz furchtbar für mich. Ich hätte das mit dem Tod im Wasser total nehmen können, egal wie klischeebehaftet das ist. Es hätte einiges besser gemacht als das Ende jetzt, muss ich so sagen. Und ich habe Schwierigkeiten gehabt, die richtigen Filme dafür zu finden, weil man muss alle Filme im Kopf durchgehen, die man je gesehen hat, und dann genau überlegen, wie ist denn jetzt eigentlich dieser Film nochmal geendet? Ist das so gut gewesen oder nicht? Es war sehr anstrengend. Ich fand es auch schwierig. Mir fehlt ein anderes Beispiel noch. Ich hatte so das Gefühl, es gibt so drei Arten, wie man Ende richtig doll verkacken kann. Nämlich erstens, indem man es viel zu lange in die Länge zieht. Genau, ja. Zweitens, indem man es viel zu früh abbricht. Okay, und dazu habe ich dann auch tatsächlich nichts gefunden. Ja. Und drittens, indem man totalen Bullshit erzählt. Und sich alle fragen, hä? Woher kommen jetzt die Aliens? Genau. Und für das und das erste habe ich was. Ich habe leider nichts mehr gefunden. Aber ich weiß genau, in meiner langen Kinogeschichte habe ich Filme gesehen, wo ich gedacht habe, ey, nee, der Film hätte noch 20 Minuten länger dauern müssen. Und es ist viel seltener als das Ding, oh, hättet ihr nicht eine Stunde früher Schluss machen können? Ja, das stimmt. Aber es gibt's auch. Ja. Meine Honorable Mention, weil das nicht der Film verkackt, sondern schon die Autorin, Harry Potter und der Feuerwehr. Kelch. Ist nur eine Honorable Mention, weil es ist ein Film, wo das Reveal des Bösewichts kompletter Quatsch ist und einen der coolsten Charaktere, die in diesem Film rumlaufen, komplett kaputt macht. J.K. Rowling, was hast du dir dabei gedacht? Diese ganze Transphobie und den ganzen, kann ich dir alles verzeihen, aber was hast du dir beim Ende von Harry Potter und der Feuerkelch gedacht? Wirklich. Es ist einfach nur, es ist bad Storytelling. Richtig schlecht. Du hast einen Charakter, der total cool ist, in seiner ruppigen, komischen Art, und am Schluss sagst du, das war alles fake. Yeah. Dumm. dumm, dumm, dumm. Okay, okay. Was ist dein Platz 3? Mein Platz 3 ist Matrix Reloaded. Weil der zweite Teil von Matrix, der finde ich in vielen Punkten besser ist als der erste Teil. Der richtig, nämlich eine gute Mischung findet aus dummem philosophischen Gequatsche und Action. Während der erste Teil so ist, erste Hälfte dummes philosophisches Gequatsche, zweite Hälfte Action. Ja, du kannst doch nach der ersten Hälfte super rausgehen, wenn du keine Lust auf das Action-Zeug hast. Ich will aber die Action. Die Action ist das Gute an dem Film. Die Pseudophilosophie ist nicht das Gute. Und der zweite Film ist Philosophie, Action, Philosophie, Action, Philosophie, Action. Und dann am Schluss sitzt du da und denkst, hä? Dann gibt es nämlich diese Szene, wo Neo zu diesem Produzenten kommt, der das alles lenkt und der diese Fernseher hat und der ihm dann sagt, so, und jetzt erzähle ich dir die Wahrheit. Und dann tischt er ihm eine Geschichte auf über die Matrix und über die Rolle von Neo in ihr und über die ewige Wiederkehr und Wiedergeburten. Und das ist Quatsch. Es macht überhaupt keinen Sinn. Und vielleicht bin ich zu blöd dafür. Es ist wirklich, du sitzt da und denkst, hä? Was? Hä? Irgendwann gucken wir Matrix zusammen. Ja, und zwar alle. Und zwar alle. Ich habe den vierten habe ich jetzt auch irgendwann schon mal gesehen. Und, echt, ja? Okay, ich weiß gar nicht. Ich glaube, den habe ich nicht gesehen. Ach Mann. Ja, auf jeden Fall so ein Quatsch und so ein Bullshit und ja. Aus irgendwelchen Gründen will ich den Wachowski-Geschwistern alles gönnen, was sie an Filmen machen. Ich finde die so toll. Der Größenwahn von ihnen ist großartig. Ja, wirklich. Und jeder Film von ihnen ist so was von fucking überambitioniert. Ja, ja, ja. Und du denkst nur, ey Leute, könnt ihr nicht einen Gang zurückschalten? Aber es ist auch irgendwie sympathisch. Ne? Ja, man genau. Man braucht solchen Menschen. Absolut. Ich habe auf meinem Platz 3, und da wirst du mir vielleicht widersprechen, das ist nämlich noch eine andere Kategorie. Auf deinem Platz 3? Ja, auf meinem letzten Platz. Titanic. Oh no! Why? Weil der Film, wenn sie auf dieser Tür ist und er da dranhängt und natürlich genug Platz hätte, was soll das? Der macht die ganze Zeit das Problem auf, dass du darüber nur nachdenkst. Die Szene kann genauso passieren, aber gib ihr eine kleinere Tür. Weißt du, was ganz Simples? Es ist nicht so schwer, das zu korrigieren. Ja, genau, es ist nicht so schwer. Mach's einfach so, dass es wirklich. Aber so denke ich die ganze Zeit darüber nach. Ich kann das Ende nicht genießen. Was will ich mit diesem Ende anfangen, wenn ich die ganze Zeit darüber nachdenke? Ja, klettere halt hoch! Ich habe ehrlich gesagt, als ich den Film gesehen habe, nicht darüber nachgedacht. Ich habe erst drüber nachgedacht, nachdem Comedians drüber gesprochen haben. Aber es ist doch total. Das ganze Bild schreit die ganze Zeit danach, weil die doch genau so da sitzen. Das ganze Bild. Bild sagt die ganze Zeit, ja, man mach ein kleines bisschen Mühe, gib dir ein bisschen Mühe. Suspension of disbelief. Nein. It's a thing. Völliger Quatsch. Jedenfalls ist das die vierte Kategorie, wie ein Ende verkackt werden kann. Ja, durch ein kleines Detail den Zuschauer zu viel nachdenken lassen. Genau. Ja, finde ich super. Ja. Blödes Beispiel, aber gute Kategorie. Mein Platz 2, AI Artificial Intelligence. Steven Spielberg. Ich habe den nicht gesehen. Stanley Kubrick. Kommt endlich zu Potte. Der große Film, und man denkt immer, dieses sentimentale Ende, was sich ewig in die Länge zieht. Wer Spielberg schuld, ist es offensichtlich gar nicht. Ach so. Kubrick hatte daran genauso Schuld, auch wenn Kubrick nicht mehr zur Verantwortung gezogen werden kann, weil er damals unter der Erde lag, als das Ding rauskam. Was für ein schrecklich langes Ende, und es hört einfach nicht auf. Und du denkst wirklich, oh, bitte, nein, jetzt, und es gibt drei, vier Momente, also das, worüber sich Leute bei Herr der Ringe lustig machen, dass sie einfach nicht zu Potte kommen und dann ist noch ein Ende dran gehängt und noch eins, hier ist es viel schlimmer, hier ist es wirklich katastrophal und am Schluss sagt er, und dann wartete er bis in alle Ewigkeit und dann war die Ewigkeit vorbei und es passierte das und du sitzt da und sagst, wie kann eine Ewigkeit vorbei sein? Ich muss seit 2 Stunden aufs Klo. Seit 2 Stunden Ende. Dieser Film ist eigentlich 20 Minuten Handlung und 100 Minuten Ende. Schrecklich. Ja, dann gehe ich doch gleich mit meinem Platz 2 in die gleiche Kerbe. Herr der Ringe. Kann der bitte einfach aufhören, der Film? Warum muss er denn noch das und noch das? Und dann verabschiedet er sich noch und dann macht er noch das. Ja. Alter, komm, meinetwegen stirb einfach oder sowas. Sam darf heiraten. Wen interessiert? Was soll's? Dieser Film sollte eigentlich enden, wenn sie am Schicksalsberg sind und die Vögel aus der Ferne kommen. Genau, die Vögel kommen aus der Ferne und wir denken alle, ja gut, ihr hättet auch schon früher kommen können, was soll's, ihr seid eigene Lebewesen, ihr dürft selbst entscheiden, wann ihr als Deus Ex Machina kommt. Und dann ist eigentlich alles gelaufen. Was willst du mit dem ganzen Epilog? Scheiße, Alter. Oh, aber die Szene, wo alle vor den Hobbits knien, ist nochmal ziemlich geil. Da kriege ich jetzt mal eine ganze Haut. Das stimmt schon, das stimmt schon. Ja, aber es ist ja nicht nur Peter Jacksons Schuld, Obwohl viel Schuld ist, aber es ist aber Tolkien Schuld. Tolkien hat von vorne bis hinten, der hätte wahrscheinlich noch 3 weitere Teile nur über das Ende schreiben das können. Das ist bei Tolkien ja noch schlimmer, ne? Da ja, kämpfen sie noch um das Auenland, weil das von Sauron besetzt wird. What the fuck? Ja. Film ist, die Geschichte ist vorbei. Ihr habt die Welt gerettet. Ihr könnt jetzt nicht nochmal einen Bösewicht hinstellen, gegen den man kämpfen muss. Ja. Was ist dann auf deinem Platz 1? Mein Platz 1, das ist auch noch eine Kategorie. Ein Film, der wunderbar als Film funktioniert mit sehr vielen wissenschaftlichen Details. Ja. Also Science Fiction. Mhm. Und dann am Schluss sagt, okay, und jetzt werde ich Esoterik. Interstellar von Christopher Nolan. Ach ja. Ein Film, der wirklich gut ist und der wirklich geil so die Thematik mit Relativität aufgreift und sagt, okay, und so funktioniert das und so kann man in den Weltraum fliegen und du denkst so, wow, diese Liebe zum technischen Detail, da hat er ganz lange mit Wissenschaftlern geredet. Das ist Nolan, ne? Nolan mag das ja auch. Ja. Und das ist ja auch toll, das macht ja seine Filme aus und natürlich hast du recht. Und dann am Schluss hat er zu viel mit buddhistischen Mönchen geredet. Ja. Weil dann ist er in diesem Wurmloch und Liebe ist die Antwort und alles findet zum Herzen seiner Tochter und du denkst so, nein, Mann, du warst wissenschaftlich. Wobei ich, also es ist ja nicht die Esoterik, die am Ende das zerstört, obwohl er das Mittel der Esoterik benutzt, ist es ja der Versuch, emotional zu erzählen am Ende. Das kann Nolan nicht gut. Und das, ja genau, wollte gerade sagen, das ist halt das, was Nolan nicht so sehr drauf hat. Er schafft es, wenn es implizit passiert, ne? Wenn Emotionalität implizit irgendwo mitschwingt, aber nicht, wenn er es auf die Nuss inszenieren will. Ja. Es ist schade, weil, also ich fand Interstellar wirklich einen guten Film ja. und der Pathos, klar, das ist alles ein bisschen viel und dieser bombastische Hans-Zimmer-Score, boom. Ja. Und es dröhnt wirklich komplett einmal durch alles. Das ist ja seine Erfindung quasi. Ja, es ist geil, es nimmt mich mit, aber das Ende war mir echt zu sentimental und zu, vor allem auch zu esoterisch kitschig. Ja. Zu viel Quantenphysik findet im Herzen statt. Oh, die arme Quantenphysik, die ist echt, die muss echt viel aushalten. Was ist dein Platz 1? Ich habe deine Kategorie, die du nicht füllen konntest. Oh, ja. Viel zu früh aufgehört. Ich habe auf Platz 1 den Film, der das beste und das verkackteste Ende gleichzeitig hat. Der große Diktator von Charlie Chaplin. Why? Das musst du mir erklären. Das beste Ende, weil er die Rede am Ende hält. Ja. Als Charlie Chaplin, nicht als Figur, nicht als der Tramp, der da die ganze Zeit den Film bestritten hat. Nein. Er tritt aus der Figur heraus und erzählt dem Publikum, was Menschlichkeit bedeutet und dass wir alle uns mehr um Menschlichkeit kümmern und es miteinander kümmern sollten und nicht den Hass nach vorne treiben. Die beste Rede, die du je hören wirst. Aber ich war völlig irritiert, weil die Geschichte nicht weiterging. Ja. Die Geschichte geht ja nicht weiter. Die gehen ja aus diesem Konzentrationslager, dieser soften Variante des Konzentrationslagers, weil Chaplin nicht wusste damals, was da eigentlich los ist. Der hat selber gesagt, wenn er gewusst hätte, was da los ist, hätte er diese Szene niemals geschrieben. Die kommen da raus, verkleiden sich als Soldaten, weil Chaplin auch dem Diktator ebenso ähnlich sieht. Und dann müssen die da raus. Aber der Film endet mittendrin, mitten in ihrer Flucht. Wir wissen nicht, ob die da rauskommen oder nicht oder was. Wie kann er seine Rede beenden? Kommt er da vielleicht doch noch nach der Rede raus? Wer überlebt das überhaupt? Und was, wohin, was passiert mit den Leuten? Endet die Rede nicht auch damit, dass er dann so zu seiner Freundin sagt nochmal so, verzage nicht, alles wird gut. Aber das ist ja auch aus der Figur eigentlich rausgetreten und alle sind aus ihren Figuren rausgetreten. Es ist alles nur noch Kommentar auf die Welt. Ja. Und die Geschichte endet. Und die Geschichte endet irgendwo im Nichts. Und ich frage mich, ja, aber was ist denn jetzt? Schaffen die das oder nicht? Okay, verstehe. Ja, den müssen wir auch irgendwann nochmal besprechen. Auf jeden Fall. Und The Kid auch, fände ich beide. Ja, das beide ganz cool. Die musst du mir irgendwann geben. Ich gebe dir auch mal eine Schindlersliste. Ja. Spannend, cool, dass du einen gefunden hast mit diesem verkürzten Ende. Genau sowas habe ich irgendwie auch gesucht. Ich weiß nicht, ich glaube, bei Der große Diktator hatte ich das Gefühl nicht. Aber das werden wir dann nochmal besprechen müssen, wenn wir den dann besprechen. Ansonsten hört bei unseren Kollegen vom Filmclub-Podcast vorbei, die haben den neulich besprochen, Der große Diktator. Ja. Die haben noch das Piano besprochen, ne? Wir sind sogar zu hören, wenn sie das Piano besprechen. Und zwar mit unserem Halbwissen, das wir noch haben an den Film. Wir sagen, glaube ich, da nichts zum Thema, oh Gott, der war aber ganz schön rapey. Ja, genau, leider. Wir freuen uns über die schönen Bilder. Verdammt. Ich hatte das wirklich nicht mehr so in Erinnerung. Nee, ich auch nicht. Gut, dass wir ihn besprochen haben. Ja, schöne Grüße an euch, an den Filmclub-Podcast. Geht da mal vorbei. Ansonsten, wir gehen wieder zurück in unseren Film. Ja. Das war unsere Top 3. Und zu einem Fazit. Und das wird spannend, glaube ich. Weil jetzt haben wir haben sehr viel über die Liebesgeschichte hergezogen. Ja. Und die Frage ist ja immer so ein bisschen, ist es ein Muss-man-sehen-Film? Nee, leider nicht. Ich glaube, es ist kein Muss-man-sehen-Film. Aber ich glaube, dass der Film wahnsinnig wichtige, intensive Themen hat, wenn man diese Liebesgeschichte zur Seite kehrt und sich einfach dieses Piano als Symbol für die Stimme der Frau und wie viel Stimme hatte sie in dieser Zeit und wie viel Kolonialismus betreiben patriarchale Gesellschaften mit den Frauen, nicht nur mit anderen Ländern, sondern mit ihren Frauen und wie kommt man damit klar oder eben nicht klar. Insofern finde ich den Film nur auf das betrachtet durchaus stark und interessant. Aber der Rest reißt halt das mit dem Arsch wieder ein. Ich glaube, es ist letzten Endes ein sehenswerter Film. Zum einen, weil er wirklich stark ist von seiner Melodramatik und von seinen Bildern. Und zum zweiten, weil seine Charaktere vielschichtig genug sind, um diese Liebesgeschichte, die das wirklich das Schwächste im Film ist, so weit in den Hintergrund zu drängen, dass es genug gibt, wo ich sage, ja, ich will auch, also ich will, dass Leute das sehen. Also ich finde diese Mutter-Tochter-Beziehung in ihrer Vielschichtigkeit spannend genug. Ich finde auch diese Beziehung zu Alistair in ihrer Vielschichtigkeit genug. Die zentrale Liebesgeschichte ist verkackt, aber es passiert genug drumherum, dass ich sage, ja. Und ja, es gibt sehr viele problematische Elemente in diesem Film, was Darstellung von Beziehungen, von sexueller Gewalt und von den Maori betrifft. Ja. Aber ich glaube, man kann das sehen und man kann das auch kritisch sehen und kritisch hinterfragen und trotzdem diesen Film genießen. Ich finde, es ist ein sehenswerter Film. Es ist vielleicht kein Glanzlicht der 90er Jahre. Er wirft vielleicht auch kein gutes Licht auf die 90er Jahre, wie sehr viele Filme das aus dieser Epoche. Das ist vielleicht eher, Weil außer, wenn man ihn nur im Rahmen der 90er Jahre sieht, ist es schon ein sehr, sehr guter Film. Aber eben schlecht gealtert. Schlecht gealtert, definitiv. Naja, gut. Trotzdem danke, dass du ihn mir gegeben hast. Ja, es ist ja auch so eine Never Meet Your Heroes. Jetzt haben wir es mal gemacht. Jetzt haben wir uns das nochmal angeschaut, was wir damals toll fanden und haben festgestellt, okay. Interessant. Schwierig. So war das also. Ja, insofern, man muss ja auch immer mal aufräumen in seinem heroischen Gedächtnis für Zeit. Absolut. Ja. Wenn ihr wissen wollt, womit wir nächste Woche in unserem Kanon aufräumen und wen wir vom Thron stoßen, dann bleibt und wegfegen, bleibt noch kurz dran. Ansonsten euch vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Ja, es war sehr schön. Schreibt uns gerne weiterhin Filmvorschläge oder so oder Feedback oder was auch immer. Gerne 5-Sterne-Reviews. Das ist etwas, ne, wenn wir nicht mindestens in der Woche ein oder zwei neue 5-Sterne-Reviews haben, dann ist unser Leben nichts mehr wert. Ja, genau. Abonniert uns, gebt uns Sterne. Genau. Und ansonsten hört uns einfach. Vielen Dank fürs Hören. Vielen Dank fürs Vollkommen. Dabei sein. Ja. Lasst euch nichts von Johannes einreden. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Bis dahin. Ciao. Flor, du hast was für mich. Ja, ich habe was für dich. Wir gehen nochmal von, wir müssen mehr Kunst werden. Och Gott. Wir waren jetzt zu viel Mainstream. Ne? Was, Kunst? Ja, wir müssen viel mehr Kunst werden. Wir müssen, dass das hier so diese Arthouse-Mainstream-Kombi, Pop, schmeiß das Popcorn weg. Also nimm wir machen einen Stein in die Hand, mit dem du nach der Leinwand werfen kannst. Wir schauen original surrealistisches Kino aus den 30er Jahren. Okay, und ich habe schon damit gerechnet, dass du mir Andy Warhol gibst, wie er 3 Stunden lang auf das Empire State Building guckt. Aber wir hatten doch schon Andy Warhol, wie er 2 Stunden seine Freundin beim Vögeln-Film. Und da war, wenn sie mal gevögelt hätten! Haben sie. Sie haben noch über Vietnam geredet, aber sie haben auch gefickt. Und zwar in wirklich echt. Blue Movie, schaut ihn euch an. Oh Gott. Johannes würde sagen, schaut ihn euch nicht an. Nein. Aber jetzt bin ich dran mit, genau, Surrealismus aus dem Jahr 1930 und ich missbrauche diesen Podcast mal wieder, um Lücken in meinem Filmkanon zu stopfen. Deswegen weiß ich nicht, wie das sein wird, was ich dir gebe. Aber alle sagen, man muss Cocteau sehen. Man muss Jean Cocteau sehen, wenn man sich mit surrealem Film beschäftigt. Cocteau war der nicht eigentlich Schriftsteller, oder? Der war alles. Der war alles. Universalkünstler. Aha. So typischer surrealer, expressionistischer Universalkünstler Anfang des 20. Jahrhunderts. Wow. Ende der 20er Jahre hat er angefangen, Filme zu drehen. Ja. Und ich will dir auch einen von seinen ganz frühen Filmen geben, nämlich Blut eines Dichters aus dem Jahr 1930. Aha. Geht keine Stunde. Wow. Relativ kurzer Film. Und zwar wirklich aus der Zeit, als die surrealen Kurzfilme angefangen haben. Chien Andalou, der große, ja, Dalí-Film, war glaube ich ein Jahr früher oder so. Ja, der auch eine ekelhafte Szene hat mit dem Auge. Ja. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich bin voll gespannt und voll neugierig und ich will mal ein bisschen Cocteau gucken und wenn er mir gefällt, schaffe ich es vielleicht auch noch Orpheus zu gucken. Das ist offensichtlich auch einer, den man unbedingt sehen muss. Okay. Aber es reicht vielleicht mal für den Einstieg. Und wir hatten schon zweimal Surrealismus, ne? Wir haben über den 70er Jahre Surrealismus geredet mit Jodorowsky, von dem du sehr angetan warst. Nein. Furchtbar, furchtbar. Wir haben über den Nouvelle Vague Surrealismus geredet mit letztes Jahr im Marienbad. Ja, und Außer Atem haben wir besprochen und so weiter. Ja, wobei Außer Atem, Surrealismus. Nein, das ist kein Surrealismus. Aber letztes Jahr im Marienbad ist schon so sehr traditioneller Surrealismus. Ja. Und dann hatten wir natürlich den postmodernen Surrealismus mit David Lynch. Ja. Und jetzt wirklich OG, das frühe, das klassische Surrealismus in seiner Reinform, so wie er sein sollte. Ich habe keine Ahnung, was auf uns zukommt. Okay. Schaut ihn euch auch an, schau ihn dir an. Sag den Titel nochmal. Blut eines Dichters von Jean Cocteau aus dem Jahr 1930. Viel Spaß damit. Oder was auch immer. Ja, ich glaube, in dem Fall ist es ein was auch immer. Ich bin sehr gespannt. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.